Und damit so viel zu dem Formalia. Organisatorisches ist mir jetzt nichts Neues bekannt. Wir können deswegen eigentlich gleich zu den laufenden Projekten kommen. Geoffrey? Ja. Darf ich dich, weil ich heute einen Stammtisch besuchen will, werde, der wichtig ist, weil am Wochenende Versammlung ist, darum bitten, dass NRW vorgezogen wird? Sehr kein Problem. Wie früh brauchst du es? Am besten sofort, weil ich eigentlich um 20 Uhr beim Stammtisch sein muss. Alles klar, dann machen wir es gleich nach ganz vorne. Gut, dann fangen wir außer turnusmäßig mit NRW an. Ich muss so kurz die richtige Zeile suchen, damit ich halbwegs mitkomme. Jo, ich bitte, du hast das Wort. Okay, ich kann es auch hier sehr kurz machen, weil keine besonderen Vorkommnisse erwähnenswert sind, außer dass der Landesvorstand NRW am Sonntag eine Klausur gemacht hat, in der wir konstruktiv gearbeitet haben, alte Sachen weggeputzt haben und neue für die Zukunft in Planung und in Arbeit genommen haben. Dann ist erwähnenswert, dass gestern in Düsseldorf die merkwürdige Dügida gelaufen ist, gegen die sich natürlich auch eine entsprechende No-Dügida-Versammlung zusammengefunden hat. Es waren ca. 5000 Teilnehmer bei der No-Dügida, 200 Teilnehmer auf Dügida-Seite. Zeigt sich also auch in Düsseldorf, dass die Menschen mehr für Vielfalt miteinander als für andere komische Ideen stehen. Damit bin ich schon fertig. Alles klar, danke dir. Gibt es noch Fragen an Marsch? Ganz kurze Frage. Klar. Eure Klausur war sicherlich nicht öffentlich, oder? Die war insofern öffentlich, als dass wir in der Landesgeschäftsstelle die Klausur gehalten haben und dann durchaus zwischenzeitlich Besuch hatten. Gab aber auch nicht öffentliche Punkte, die behandelt wurden, jawohl. Okay, mir geht es nämlich darum, wir haben auch demnächst Klausur und wir fragen uns gerade, ob wir dazu öffentlich einladen sollen. Also wir haben tatsächlich das bekannt gemacht und ich weiß jetzt nicht, förmlich eingeladen haben wir nicht, aber über Social Media haben wir den Termin bekannt gemacht und hätten uns über mehr Gäste auch gefreut. Tatsächlich waren, jetzt muss ich eben überlegen, 3 Nicht-Vorstandsmitglieder zeitweise auch in der Klausur. Okay, danke. Gerne. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke und ich verabschiede mich. Tschüss. Wieder für euch. Danke dir und damit dir auch noch einen schönen Abend. Viel Erfolg. Und dann kommen wir zurück in die normale Reihenfolge, soweit ich weiß. Wenn ich gerade schon dran denke, Michael, muss ich dich heute vorziehen oder wieder nicht? Nein, bitte mal nicht. Gut, da bleibt der Turnus ansonsten gleich. Das bedeutet, wir fangen an mit den laufenden Projekten. Beim Punkt Aktionsblock hat jemand Fragen an MDBs eingetragen. Das ist von dir, Michael, wenn ich das drunter richtig deute. Ja, genau. Das ist ja die geplante Aktion, dass Fragen zum Freihandelsabkommen oder zu den Freihandelsabkommen an Bundestagsabgeordnete in den Wahlkreisen geschickt werden sollen. Ich hatte das letzte Mal schon darauf hingewiesen. Die Wiki-Seite ist jetzt im Moment so weit vorbereitet, dass sämtliche Wahlkreise in Deutschland und die Abgeordneten über die Landeslisten eingetragen sind. Ich habe an alle Landesvorstände eine Info geschickt, hingewiesen auf diese Aktion und mit der Bitte, dass man jetzt innerhalb der Landesverbände halt guckt, eine Info an die Gliederung, Untergliederungen gibt, wer die Koordination in einem Wahlkreis übernehmen kann. Koordination heißt, dass ein Musterschreiben, das noch vorbereitet wird, an die Redaktionen in dem Wahlkreis, Zeitungsredaktion oder andere Medienredaktion geschickt wird und die Fragen, die auch noch formuliert werden, ebenfalls an die Bundestagsabgeordneten. Ja, hat Zustimmung gefunden, die Aktion. Unsere SG-Presse will das auch begleiten und die Flaschenpost wird vermutlich in der nächsten Ausgabe auch einen Beitrag dazu bringen, damit also die Basis auch informiert ist. Und es wäre jetzt die Frage auch an die PolGFs aus den Landesverbänden, ob die Info auch zu Ihnen gegangen ist. Also ich habe die 1Vs angeschrieben mit der Bitte, das weiterzuleiten und wie der Stand ist, ob man schon Infos an die Untergliederung, Regionalverbände, Kreisverbände geschickt hat. Also ich kann für Schleswig-Holstein sprechen. Wir haben das über die Ankündigungsliste geschickt und großflächig breit betreten. Ja, schön. Ich bin in Kontakt mit Birgit, Bruno und auch Guido bezüglich der Fragen, die ich hoffentlich jetzt in Kürze bekomme. Denn wenn in der Flaschenpost auf die Aktion hingewiesen wird, dann wäre es schon geschickt, wenn die Fragen auf der Wiki-Seite auch erwähnt werden und eventuell auch schon die Muster anschreiben, fertig sind, damit jemand, der die Koordination am Wahlkreis übernehmen will, sich dann da auch informieren kann. Ja, noch Fragen dazu? Wenn dem nicht so ist, was so zu sein scheint, dann machen wir weiter mit dem Wahlkampf Hamburg. Da soll... Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Michael, ich glaube, es ist noch nicht so ganz deutlich geworden, dass auch noch die Ansprechpartner da entsprechend von den Piraten einzutragen sind. Ich glaube, das hat keiner so richtig bisher. Ja, da sich noch wenige eingetragen haben, mag das sein. Aber genau das habe ich den Landesvorständen mitgeteilt, dass sie nach Möglichkeit das in ihrem Landesverband organisieren. Also es wird im Prinzip in jedem Wahlkreis ein Pirat gesucht, der die Koordination übernimmt. Ich denke, der Zeitaufwand ist relativ gering, da das ja weitgehend vorbereitet ist, aber einer muss es dann halt tun. Michael, ich hätte auch noch eine Frage. Ja, gerne. Also ich habe von der Aktion durch Birgit erfahren. Bei mir ist keine Mail von dir oder bei uns im Redmine ist keine Mail von dir dazu bezüglich aufgeploppt. Ich habe es nicht gesehen. Könntest du das nochmal an den gesamten Vorstand schicken und nicht nur an den 1V? Es kann sein, dass er vergessen hat, das weiterzugeben. Was heißt ganzer Vorstand? Also ich kann es dir ja schicken. Ja, oder schick's mir. Und mir bitte auch nochmal, Michael. Weil Andreas habe ich nichts Entsprechendes gehört. Ja, mir bitte auch nochmal, danke. Mir auch bitte. Soll ich das vielleicht an die ganzen PolGFs schicken? Ja, bitte. Gut, mache ich morgen früh. Wobei du weißt, ich mache momentan nur die Vertretung für Mike. Ja, ich habe dich auf dem Schirm, Thomas. Gut. Gut. Dann ist das jetzt alles, was es immer gab, oder? Oder hat noch jemand was? Wenn nicht, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der Wahlkampf Hamburg. Da wurde ich darum gebeten von Christos, der heute zwar nicht da ist, weil er mit bei den Plakatierungen und Vorbereitungen der Piraten Hamburg sitzt, darauf hinzuweisen, dass am 15., was der Donnerstag dieser Woche ist, also in 2 Tagen, um 18 Uhr beginnt die Plakatierung für den Wahlkampf in Hamburg orchestriert. Und wie es nicht anders sein kann, suchen die Hamburger Piraten dafür natürlich noch jeden Freiwilligen und vor allem jeden Freiwilligen mit motorisiertem Untersatz, den sie kriegen können. Also an alle hier und auch sonst natürlich der Aufruf, wer in den kommenden paar Tagen und besonders ab Donnerstag 18 Uhr noch nichts vorhat und ein Auto hat, der ist natürlich in Hamburg sehr gerne gesehen. So, darauf soll ich nochmal gesondert hinweisen. Dann Wahlkampf Bremen. Der Polge von Bremen ist heute entschuldigt, also hat sich abgemeldet. Der kann denn jemand anderes was aus Bremen erzählen? Das hat ja die letzten Male immer der Michael Ebner übernommen. Den sehe ich heute aber, glaube ich, auch. Gut, der Punkt Freiheitsserver, der ist im Moment eher als Memo zu verstehen, nehme ich an. Also Thomas, wenn ich dich gerade schon im Sprecherraum habe, wir hatten uns ja damals, glaube ich, darauf verständigt, dass ihr das Projekt weiter bearbeitet und wieder auf uns zurückkommt, wenn ihr Hilfe braucht, oder? Thomas, du hast dich gerade stumm gestellt. Also falls du dich aus Versehen, falls du dich entstummen wolltest, ging das falsch rum. Vielleicht hat er auch ein Gespräch. Es war ja gerade wieder die Sitzung Internationale mit der Geschichte vom Wochenende und kann sein, dass er da auch Rückfrage kriegt. Das kann auch sein, in Ordnung. Gut, Thomas, falls du das gehört hast und später noch was zu dem Punkt Freiheitsserver sagen kannst oder willst, dann kannst du natürlich dann gerne nochmal das Wort haben. Dann habe ich hier drin Pirates Without Borders, Piraten ohne Grenzen Prag, also die Mitgliederversammlung, die jährliche der Piraten ohne Grenzen, findet statt am 28. Februar in Prag. Inklusive Weiterbildung zur internen Kommunikation, zur Kommunikation und in Konflikt. Und zu Kommunikation in Konfliktsituationen. Bitte? Danebot, gerade konnte mal gerade noch einen Satz von dir hören. Also ich habe dein Hört ihr gar nichts noch gehört, ansonsten nichts. Vielleicht war das auch nicht für uns gedacht. Nun, also genau, 28.02. Piraten und Grenzen, Mitgliederversammlung mit Weiterbildungsplot zu interner Kommunikation und Kommunikation in Konfliktsituationen. Genau, die Info steht jetzt hier einfach drin. Dann kommen wir zu den Polgef-Berichten. Der Punkt 1, beziehungsweise die Nummer 1 ist hier der Punkt. Ach nein, halt, genau, richtig. Die Europäische Wirtschafts-, also die EUWICON, beziehungsweise im langen Titel Europäische Wirtschaftskonferenz, findet am, lasst mich lügen, kommenden Wochenende statt, also in 10 Tagen. Und ebenfalls in Hamburg, ist damit auch quasi Teil des Hamburger Wahlkampfes und sollte natürlich auch nochmal entsprechend beworben und besungen werden. Dann ein weiterer Punkt, der jetzt hier nicht drin steht, ist die, wir haben es satt, Demo, die am kommenden Samstag stattfindet. Das ist, glaube ich, der, genau, der 17. in Berlin. Bei der die Piraten, also zu der die Piraten aufrufen und zu der es auch einen Infostand geben wird. Also beziehungsweise bei dem Punkt, wo die Demo losgeht, wird es einen Infostand geben von den Piraten organisiert, und zwar von den Berliner und Brandenburger Piraten, glaube ich. Also von den Berlinern weiß ich es, von den Brandenburgern glaube ich es deswegen, weil der entsprechende Ansprechpartner dafür der Matthias Täge aus Brandenburg ist, also der M. Täge auf Twitter. Zu der Demo. Danny, kannst du mich gerade hören? Ja. Demo wird informiert. Das wäre die Frage, genau, weil es nämlich so scheint, als hätte es da im Vorfeld dieser Demo einige Abstimmungsschwierigkeiten gegeben und ich deswegen noch einmal mich an dich wenden wollte, beziehungsweise auch nochmal danach mit UNO reden werde und mit DESUR, dass das entsprechend veröffentlicht und beworben wird und vielleicht noch einen entsprechenden Blogartikel auf der Bundeswebseite bekommt. Das soll prinzipiell. Bitte? Gut. Gerade hier ausführlicher noch drüber sprechen oder bloß hinterher, weil ich gerade etwas verwundert bin bezüglich Abstimmungsschwierigkeiten und Bewerben? Ah, nein, ich will da eigentlich will ich da jetzt nicht ausführlicher drüber sprechen. Es ging mir eher um die Sache, ob quasi, wie soll ich sagen, es noch einen zeitlichen Slot gibt für einen weiteren Blogpost auf der Bundeswebseite, beziehungsweise dass schon mal die Leute im Voraus informiert sind und nicht dann vollkommen überrumpelt sind, wenn ich dann morgen mit Details, Bannern und Ähnlichem ankomme. Das war nur so als Vorinfo für diejenigen gedacht, die es dann weitertragen sollen. Ja, wenn man noch einen Artikel zustande bekommt, wenn noch Leute den Text bringen, dann kann man das auf jeden Fall auch noch auf die Bundeswebsite packen, selbstverständlich. Der Demoaufruf selber ist ja mit einem großen Sidebar-Banner hier schon länger jetzt auf der Bundeswebsite. Gut, wunderbar. Das wäre der Punkt EUWICON gewesen. Nicht der Punkt Euricon, sondern der Punkt, wir haben es Sack-Demo gewesen. Und dann dann haben wir noch die Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben im Moment jetzt im Januar eine ganze Menge tolle Events, also EUWICON, wir haben es Sack-Demo und dann eben auch die SEACON. Ihr habt vermutlich schon davon gehört, die Münchner Sicherheitskonferenz am 24. und 25. Januar in München mit einem ziemlich illustren Fachpublikum und einigen sehr vielversprechenden Vorträgen, wie so eine Art Vorveranstaltung zur Münchner Sicherheitskonferenz, die ja jährlich stattfindet, darstellen soll, die der Alex Kohler maßgeblich mitorganisiert hat und um die natürlich nach wie vor um Bewerbung von allen Seiten, allen offiziellen Stellen etc. gebeten wird und natürlich auch dazu eingeladen wird, sich da auch anzumelden und teilzunehmen. Was ich zum Beispiel persönlich auch definitiv tun werde, weil es eine sehr tolle Veranstaltung wird. So, das wäre jetzt mal der Überblick über die laufenden Projekte. Ich glaube, damit können wir diesen Punkt sogar fast abschließen, weil wir zwar eine ganze Menge Projekte am Laufen haben, dazu aber einerseits vergleichsweise wenig Redebedarf besteht und es eher ein Ankündigungsaspekt jetzt war, und zweitens auch die Hauptorganisatoren der jeweiligen Events, glaube ich, alle nicht hier sind heute. Dementsprechend würde ich dann, falls es nicht noch weitere Anmerkungen, Nachfragen und technische Details zu den laufenden Projekten in den nächsten Sekunden gibt, dann weitergehen zu den Themen, zu den Berichten der Polgefs, damit ich nicht die ganze Zeit alleine rede. Ja, das machst du aber gut, weil im Endeffekt hast du jetzt die politischen Dinge, die die letzte Woche mit vielen Hintergrund- und sonstigen Gesprächen bestimmt haben, alle schon genannt. Da war jetzt mal irgendwas zu tun und zu koordinieren. Und Christus hast du ausführlich dargestellt, der ist jetzt wieder in Hamburg, Wahlkampf und vieles machen, die Pressekonferenz findet statt. Und dann vielleicht jetzt bloß hier noch, weil es vielleicht nicht jeder wahrgenommen hat, die paar Texte, die paar Dinge, die jetzt politisch auch noch auf der Bundeswebsite von der Online-Redaktion draufgestellt wurden, sind vielleicht auch ganz interessant. Den Rest hast du gerade und andere vorher schon alles berichtet. Alles klar, gut. Aber dennoch will ich es mir, glaube ich, in dem Fall nicht nehmen lassen, das Wort weiterzugeben an den Bundesbericht. Beziehungsweise halt, also du hast ja selber schon gesagt, es gibt kaum was zu ergänzen. Aber abgesehen davon ist ja Sekor jetzt heute noch da, ersatzweise, weil Christoph verhindert ist. Dementsprechend jetzt erstmal das Wort an Sekor und die Frage, ob er dazu noch was ergänzen kann und danach dann Fragen an ihn. Sekor, bitte. Warte mal kurz, ich mische mich nämlich noch ein, weil ich bin nämlich jetzt auch gleich weg und ich freue mich, dass Sekor jetzt kompetent weitermacht. Er kann bestimmt zum Wochenende in Prag oder irgendwie noch ein paar Sachen sagen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Vielen Dank. Ich wollte mich noch entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ich habe es leider nicht geschafft, pünktlich zu Hause zu sein. Wenn ich das mitbekommen habe, sind die wichtigen Veranstaltungen, die in den nächsten Tagen anstehen, schon angekündigt und berichtet worden. Das heißt, ich kann dem wirklich nicht mehr sonderlich viel hinzufügen. Christus hat mich vorhin noch gebeten. Ich möchte ganz, ganz dringend dazu aufrufen, für die Hamburger noch Unterstützung für die Plakatiererei zu erbitten. Also wenn irgendjemand noch Ressourcen hat, wenn irgendjemand jemanden kennt, der einen kennt, nach Hamburg zu schicken. Ich glaube, am Donnerstag geht's los und die können jede Hand brauchen. Die haben massig Plakate, die haben auch Fahrzeuge organisiert, wenn ich das richtig gesehen und verstanden habe. Aber sie brauchen Manpower. Also jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, dahin zu kommen, ist eingeladen. Was war noch? Die anderen Ereignisse und Veranstaltungen habt ihr angekündigt. Ich werde am Wochenende in Prag bei der PPI sein. Bin gespannt, was es da gibt, aber da könnte ich höchstens hinterher berichten. Wenn es Fragen gibt, immer los. May I speak? Zu Sekor oder zu dem Punkt von vorher noch mit dem Freiheitsserver? Kann ich gerne zu beiden machen. Ja, mach mal. Freiheitsserver, wie gesagt, nächste Woche habe ich ein Treffen. Vorher kann ich nicht berichten. Punkt. Das wird auch nach dem nächsten Dienstag stattfinden. Zu Prag, das ist nur zur Korrektur. PPI ist immer, hört sich gut an. Das ist das Treffen der internationalen Koordination der Piratenpartei Deutschland im Headquarter der Piraten Tschechien, wo auch tschechische Piraten wohl anscheinend wirklich auch auftauchen werden, Gott sei Dank. Und da wird natürlich auch die Zukunft mit besprochen, Gott sei Dank unter Beteiligung von Sekor Carsten, wie es dann weitergeht in dem Bereich, auch international. Einfach nur als Ergänzung. Okay, danke. Verstehe ich das richtig, dass es keine Fragen an Sekor respektive zur Bundespolitik gibt? Scheinbar. Ja, in weiteren 5 Sekunden hole ich kurz meinen Rotstift raus, markiere mir diesen Tag im Kalender. Und danke auf jeden Fall Sekor, dass er sich die Zeit genommen hat, vorbeizugucken. Und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich glaube, wir machen weiter mit den Landespolitiks. Also ich hatte jetzt tatsächlich erwartet, dass gerade nach gestern quasi so eine Art Montagssprechstunde Reloaded hier jetzt stattfinden wird, aber ja, Baden-Württemberg. Christian Sprösser, kannst du reden, beziehungsweise gibt es noch was nachzutragen zu dem, was drinsteht? Moin. Wir haben wieder die Herzflimmer-Aktion, die haben wir die letzten, glaube ich, 2, 3 Jahre auch schon gemacht. Und da haben wir irgendwie so Herzflimmer gekauft, die haben Valentinstags verteilt und halt einen Bonbon draufgeklebt, meistens ein Herzbonbon. Und irgendwie die Schwaben, die nehmen das dann auch mit, weil irgendwie, wo was Essen drauf ist, da greift man auch zu. Und ich denke, das wird auch in anderen Landesverbänden ganz gut gehen. Also im letzten Mal haben auch schon ein paar andere Landesverbände mitbestellt. Ja, also es sind halt Bonbons drauf, dadurch lässt sich es relativ einfach verteilen und zeigt halt, dass die Piraten irgendwie noch da sind. Wer irgendwie da jetzt als Alpha oder andere Gliederung mitbestellen will, kann sich gern an uns wenden und wir gucken dann, ob wir das da irgendwie als Sammelbestellung vielleicht machen können. Und ja, die Bonbons oder Herzen oder so aus Schokolade, die man draufkleben möchte, müsste man aber selber kaufen. Da macht es keinen Sinn, die zentral zu bestellen, weil bei den Flyern geht halt der Preis runter, aber ja, bei den Bonbons müssen wir selber gucken, wo man die herbekommt. Bis wann brauchst du die Bestellung? Wäre nicht schlecht, wenn es jetzt bis Ende dieser Woche klappt, weil wir müssen die ja noch drucken lassen und dann halt aufteilen und wieder an die anderen verschicken, beziehungsweise bei uns verteilen. Ich habe es befürchtet. Okay, danke. Ja, von mir noch kurz der Nachtrag, nur für die Aufzeichnung. Die Bemerkung vom Alex, also vom Alex Schnapper nehme ich mal an, zu der Herzchenaktion in Frankfurt haben wir das letztes Jahr mit Protest an der russischen Botschaft gemacht. Die Flyer gingen weg und waren sehr beliebt. Also die sind tatsächlich auch sehr hübsch. Ich habe die selber gesehen, als ich in Leipzig war dieses Sommer. Das ist eines der schönsten Flyer-Designs, das wir, glaube ich, jemals haben. Muss ich mal persönlich beisteuern. Also wenn es später haben will, einfach auch an uns schreiben. Also ich kann auch die Druckvorlagen schicken und den Link, wo man es drucken lassen kann, im Petition Bilder von den Dingern von der letzten Bestellung drin. Okay, wunderbar, danke dir. Gibt es noch weitere Fragen zu Württemberg oder an Baden-Württemberg? Nur ganz kurze Anmerkung, das war letztes Jahr, weil halt Sochi in Russland mit Olympia so war. Deswegen haben wir das in einer russischen Botschaft gemacht. Ansonsten, wir haben noch ein paar übrig. Das Ding ist total geil, man kann es auch unter einem Jahr verteilen, nicht nur am 14. Und die kommen immer gut an. Also kann ich nur empfehlen. Gut, dann glaube ich, war es das zu Baden-Württemberg. Dann machen wir weiter mit Bayern. Ola? Vielen Dank, Geoffrey. Wir hatten letzten Dienstag, das war der 6.1., eine klasse Veranstaltung in Erlangen. Das Dreikönigstreffen mit unserer Feier zum 8. Gründungstag und einem Neujahrsempfang. 70 Piraten waren dort. Es war eine klasse Veranstaltung mit etwas für jeden, also für Kopf, Herz und Magen. Gesprochen haben unser Bundesvorsitzender, der PolGF vom Bund, unsere Landesvorsitzende in Bayern, PolGF Bayern, PolGF Hessen, PolGF Nordrhein-Westfalen, Kommunalpiraten aus Bayern. Also wirklich rundum gelungen. Wer ein Resümee dessen haben möchte, nachlesen möchte, es ist ein Bericht erschienen in der Flaschenpost. Im Pad steht der Link dorthin. Es ist dort auch in diesem Artikel der Link zu den beiden Videomitschnitten, die unser Pirat Ron ins Netz gestellt hat. Dieses also zu dem Dreikönigstreffen. Wir sind, was wir gerade schon angesprochen haben, mit den Vorbereitungen für die Sicherheitskonferenz, die Piratensicherheitskonferenz am 24. und 25. Januar soweit fertig. Also Catering, Streaming und dergleichen mehr stehen. Bitte meldet euch an, damit wir ungefähr wissen, wer kommt, wie die Plätze besetzt sind und damit wir besser disponieren können. Ich habe hier auch nochmal den Link, das ist pirate-secon.org. Dort sind auch weitere Infos. Morgen kommt der detaillierte Ablaufplan nochmal heraus. Den werden wir dann auch per Link weiter verbreiten. Ende Februar haben wir das Schwabenplenum. Ich konnte es letzte Woche schon erwähnen, beziehungsweise in den Bericht schreiben. In Vorbereitung sind Themen wie Energiepolitik und Drogenpolitik. Wer mehr darüber wissen möchte, der wende sich bitte an Thomas Blechschmidt. Das Ganze ist ja immer eingebettet in die innerparteiliche Bildung und die SG, die dafür zuständig ist. Insofern, wer mehr über die SG auch wissen möchte und wie sie ausgerichtet ist oder ihr Arbeit verschaffen möchte, bitte wendet euch gerne an Uwe Henkel oder Holger Burbach. Danke. Weiter kann ich noch erwähnen, dass wir ja auch eingebunden sind in die Piraten ohne Grenzen und Moira möchte, dass an dieser Stelle nochmal betont wird. Am 28.02. haben wir die Piratenversammlung der Piraten ohne Grenzen in Prag. Meldet euch auch dort bitte an. Wir bereiten das mit vor aus Bayern. Wenn es Fragen gibt, einfach stellen. Danke, das war's schon. Jo, danke an Olaf. Gibt es noch Fragen nach Bayern? Ergänzung. Bitteschön. Ich mache mal bewusst als braves Mitglied der POG auch den Aufruf, Mitglieder dürfen natürlich auch gerne beworben werden. Das sollte man also nie vergessen und so eine Veranstaltung ist natürlich genial, auch vielleicht mal neue Mitglieder, die Interesse haben, hinzusagen. Also macht ruhig Werbung dafür. Ich unterstütze das. Ich persönlich natürlich auch sehr aus Gründen. Gut, dann können wir direkt weitermachen mit Berlin, weil der Bruno Kramm gerade eben ins Wammel gekommen ist, falls er schon wieder Luft bekommt. Ups, hallihallo. Ich habe gerade Tochter erst ins Bett gebracht und bin gerade erst reingekommen. Berlin, ist der Gregor nicht da? Also ich sehe ihn jetzt zumindest gerade in der Liste der Leute im Mumble nicht, wenn er mit seinem normalen Nick drin ist. Gut, okay. Also dann springe ich einfach mal schnell ein. Wir hatten unsere Klausur über 2 Tage letztes Wochenende. Da wurde vieles besprochen, auch noch so ein paar Kleinigkeiten, was die Geschäftsbereiche umgeteilt, umgestellt, die weitere Vorbereitung von SMV klar gemacht. Was war sonst noch in Berlin? Ja, neue Beauftragte haben wir, die sind auch gleich aktiv geworden. Wir haben ansonsten aus dem Bund übernommen, das habe ich jetzt eingeführt in Berlin, die Art, wie PMs und Blogbeiträge freigegeben werden, also 4-Augen-Prinzip plus dann hinterher Lektoren drüber und dann rausstellen. Das scheint ganz gut so zu funktionieren. Dann hat man eine Übergabe vom ehemaligen Pressesprecher Bende Biel, der das ja ein gefühltes Jahrzehnt macht beim Piraten in Berlin. Das hatten wir gemacht, ja gut, so viel zu dem und ansonsten ganz furchtbar viel so Organisatorisches. Okay, danke Bruno. Gibt es Fragen nach Berlin? Ja, bitte. Wenn ihr das jetzt etwas umstrukturiert habt, Bruno, könntest du vielleicht ins Pad noch hineinfügen, wer konkret für die Pressearbeit ansprechbar ist von der SG Presse Bund? Herzlichen Dank. Genau, das kann ich machen. Ich kopiere einfach auch mal ein Pad rein, was bei uns jetzt so die Vorgehensweise für PMs sind. Ansonsten Presseansprechpartner bin ich dann direkt vom Bund aus und ich habe in meinem Geschäftsbereich noch 2 Leute dabei. Das ist der Gregor, also der PolGF, sowie dann der Lars Hohl, der Pupe. Danke. So, ich hätte auch noch kurz eine Frage. Schieß los. Und zwar, da war es glaube ich noch nicht da, wir haben gerade eben vorher kurz über die Wir haben es satt-Demo geredet, die am 17. Januar, also diesen Samstag in Berlin stattfindet. Was genau ist denn da geplant, was Infostand angeht? Also ich weiß, dass da was gemacht wurde im Vorfeld mit Infostand und sonstiger Orga. Mehr als das, was passiert ist, weiß ich aber nicht genau. Kannst du da noch Details dazu geben? Ja, auf alle Fälle, wobei ich das eigentlich im Rahmen der TTIP-Beauftragung machen wollte. Aber so viel dazu, wir haben natürlich dazu einen Blog verfasst, der rauskam. Wir haben dazu jetzt eine Pressemeldung, einen Aufruf zur Beteiligung an dieser Veranstaltung gegeben. Und so viel ich weiß, wird es auch einen Infostand geben. Aber wie gesagt, das hätte ich dann halt im Rahmen von der Beauftragung TTIP gemacht, weil das sehe ich ja doch eher eigentlich auch als Bundesthema. Natürlich kommen ganz viele Berliner hin, keine Frage, weil es in Berlin stattfindet. Aber eigentlich ist es eine Bundesgeschichte. Gut, dann machen wir das so. Aber auf jeden Fall schon mal danke für die Info. Und genau, dann sprechen wir da einfach dann nochmal darüber. So, noch weitere Fragen nach Berlin? Wenn dem nicht so ist, dann gehen wir weiter nach Brandenburg. Der Lutz Bommel, ist der heute da? Dem scheint nicht so zu sein. Der Christian Heiß aus Bremen ist entschuldigt. Der Hauke Upphüs aus Hamburg, ist der heute da? Darf ich kurz was zu Bremen sagen? Wenn du was über Bremen weißt, dann denke ich schon, ja. Naja, also es finden sich so manche Sachen im Sinkforum auf der Bremer Liste. Also da findet auch am 26.01. jetzt eine Bremer Pegida-Version statt. Wer also dann gerade mal da sein sollte, kann da vielleicht auch mit einer Piratenfahne hingehen. Und am 25. haben die ihren Programmparteitag für die Erstellung des Landtagswahlprogramms. Ich denke mal, auch da können sie noch einige Unterstützung brauchen. Gut, danke dir. So, der Hauke Upphüs ist wohl heute auch nicht da. Ich denke, das wird mit, der ist vermutlich nach demselben Event, das auch Christoph noch verhindert. Dann sind wir jetzt bei Hessen. Alex. Ja, guten Abend. Ich grüße euch auch. Auch ein frohes, schönes neues Jahr. Ich mach's kurz. Im Dezember haben wir in der Landesgeschäftsstellenleitung, wir haben Bewerbungsgespräche gehabt für eine Landesgeschäftsstellenleitung bei uns in Hessen, in Frankfurt. Da hatten wir Bewerber da und wir haben eine Bewerberin genommen. Die wird am Neujahrsempfang jetzt am Wochenende vorgestellt. Sie heißt Helga Braun, ist keine Piratin, war aber in Mittelhessen politisch aktiv, ist aber aufgrund piratenähnlicher Interessen aus der dortigen Politik ausgeschieden, weil sie keinen Bock hatte, weil sie gemerkt hat, es geht anders. Und sie glaubt an uns und es war auch schön, mal außerhalb unserer Filterbubble zu hören, wie wir ankommen. Mehr Details werden am Wochenende vorgestellt, damit die Basis oder wir alle sie noch näher kennenlernen. Was war noch? Ach genau. Dann war ich in Stuttgart am 5. Januar bei der No Pegida Demo. Das war deshalb so genial, weil die Stuttgarter, die haben, die paar, die da waren, haben, Lampen an ihre Laternen, an ihre Fahnenmasten gemacht, so dass abends in dem Dunkeln zwar viele tausend Leute Fahnen geschenkt haben, aber die einzigen Fahnen, die geleuchtet haben, waren die Piratenfahnen. Man konnte nur erkennen, da hinten waren die Antifa, da hinten war dann die PDL, die Linke, und dann irgendwo die Grünen, und die orangene Fahne, die dann erleuchtet hat, das war dann die Piratenfahne. Leider in der Presse nicht so gut sichtbar. Da fand ich sehr schön, dass der dortige Oberbürgermeister Fritz Kuhn sehr klar Stellung bezogen hat und die AfD direkt angegriffen hat. Clever. Ich war danach in der LGS Stuttgart, sehr schöne Landesgeschäftsstelle. Und ich denke mal, der LGS-Stellenleiter in Stuttgart wird sich dann mit unserer LGS-Stellenleiterin zusammensetzen, zwecks Koordination und so. Und da freue ich mich schon drauf. Da habe ich schon tolle Synergieeffekte, schweben mir davor. Danach durfte ich am Dreikönigstreffen der Bayerischen Piraten teilnehmen. Darüber wurde auch schon gesprochen. Was ich noch vermisse, ist, dass der Kuchen, der gut gemacht war, noch nicht im P-Shop erhältlich ist. Das ist ein schweres Vergehen. kann ich nur empfehlen. Der muss dringend in den P-Shop rein, weil der war sehr lecker. Dann habe ich jetzt am Samstag bei der No Fragida Demo oder bei so einem, die Freien Wähler Frankfurt haben vor 4 Wochen eine Demo angemeldet, wo sie anmelden wollten, quasi eine kleinen Fragida-Ableger machen wollten, haben den aber kurzfristig umbenannt mit einem Trauermarsch zu Je suis Charlie. Und das war einfach eine Frechheit. Und es waren nur 20 Deppen, sage ich mal, und 500 Gegendemonstranten. Jetzt treffen die sich bald wieder. Wir haben Kontakt aufgenommen zum etwas chaotischen Bündnis No Pegida Frankfurt, weil weitere Demos in Frankfurt und Wiesbaden etc. geplant sind. Da bin ich dabei, was zu organisieren. Kommendes Hessen Marina Kommunalpolitik und Programm plus Neujahrsempfang am Wochenende. Und die Grillerbeamer werden bald bestellt von uns. Alles klar, danke dir, Alex. Gibt es Fragen nach Hessen? Da nicht. Okay, da nicht. Gut, auch ansonsten deute ich das Schweigen als Schweigen und dann kämen wir zu Mecklenburg-Vorpommern. Der Hannes Vogt, Eisenschild, ist der heute da? Ja, ich bin da, guten Abend. Ja, also, hallo erstmal und auch ein frohes neues Jahr aus MV. Wir waren bis jetzt noch nicht wieder da, aber jetzt bin ich mal wieder vorbeigekommen. Wir hatten zum Jahreswechsel ein bisschen Strukturarbeit bei uns zu leisten. Wir haben 2 Kreisverbände über eine Urabstimmung aufgelöst und auch unsere Landesgeschäftsstelle werden wir in 3 Monaten schließen, weil wir die einfach nicht mehr bespielen können. Und sie nimmt uns halt jede Menge Geld weg für einen leeren Raum. Dann hatten wir zwei größere Veranstaltungen. Das eine ist eine Konferenz kommunaler Mandatsträger, da habe ich das Pad hier verlinkt. Die war sehr produktiv im Austausch der Leute, die eben mehr oder weniger auf Einzelposten oder zu zweit in kleineren Fraktionen, in Kreistagen oder Gemeinden sind. Und die haben sehr davon profitiert, zu hören, wie es eben woanders läuft. Das war ein sehr gutes Forum. Und dann eben gestern ist Pegida auch nach MV geschwappt mit gleich zwei Veranstaltungen, sowohl in Schwerin als auch in Stralsund. Und in beiden Gegenveranstaltungen dazu waren die Piraten mit dabei in den jeweiligen Bündnissen, die angemeldet haben, dagegen zu demonstrieren. Die Verhältnisse waren für Mecklenburg-Vorpommern-Verhältnisse, fand ich, sehr gut. Also die Gegendemonstrationen waren 2 bis 3 Mal so groß wie die Pegida selber. Wobei unsere Pegida, das hat mich sehr erschreckt, nicht die ist, die man so aus Funk im Fernsehen, aus den Zeitungen, aus Dresden oder sonst wo kennt oder Köln. Bei uns sind das als Demokraten verkleidete Nazis. Das sind tatsächlich dieselben Leute, die die Fackelumzüge der NPD begleiten, die am 8. Mai durch den Main ziehen. Sie haben sogar dieselben Banner, dieselben Sprechchöre. Das Ganze wurde dann von einer sehr großen, sehr breiten Demonstration über Sitzblockaden tatsächlich zum Aufgeben gezwungen und die Demonstration wurde aufgelöst, ohne überhaupt einen Fuß in die Innenstadt gesetzt zu haben. Zumindest in Stralsund, wo ich dabei war, war das so. Nebenbei läuft bei uns noch ein bisschen Fernsehen Programmarbeit in der SMV. Das Übliche. Und ich wollte auch nochmal sagen, dass wir als Landesverband einen Beschluss gefasst haben, weil wir jetzt ziemlich dicht an Hamburg dran sind, um die Leute zu motivieren, dort zu helfen, sämtliche Fahrkosten für Wahlkampfhilfe nach Hamburg übernimmt als Unterstützung unser Landesverband. Ach, und das Pad mache ich gleich öffentlich. Gut, ich deute das so, dass du fertig bist. Ja, fertig. Alles klar, gut. Dann noch Fragen an Mecklenburg-Vorpommern? Meine Standardfrage, wenn ich das höre, dass eine Konferenz kommunaler Mandatsträger stattgefunden hat. Das Antragsarchiv der Kommunalpiraten, ist euch geläufig? War dem meisten dort nicht geläufig. Wir haben es als Steinbruch und als Rückkanal zur Kommunikation beworben, wurde auch sehr interessiert aufgenommen und wir machen jetzt nochmal quasi online, schicken wir die ganzen Links hinterher und versuchen auch die bisher gelaufenen Anträge nachträglich da einzuspielen. Perfekt, danke. Gut, noch weitere Fragen nach Vorpommern? Falls dem nicht so ist, gehen wir weiter nach Niedersachsen. Thomas Ganskow darf gleich weitermachen. Ja, dann mache ich das doch. Also, ich habe so eingetragen, wie es mir gerade eingefallen ist. Wem es noch nicht bekannt ist, es gibt eine sogenannte Ling-Resolution, die ich auch verlinkt habe, die sich für die sofortige Abschaltung des dortigen Kernkraftwerks einsetzt. Der Bundesverband, also der Bundesvorstand, hat sich dafür ausgesprochen, der Landesvorstand Nordrhein-Westfalen und der Landesvorstand Niedersachsen auch. Da stehen auch nicht nur Unterstützer drin, halt aus dem direkten Umfeld von Lingen, sondern das geht wirklich bundesweit. Und wir sind nochmal explizit darum gebeten worden, Werbung auch in den anderen Landesverbänden zu machen, sich auch dieser Resolution anzuschließen. Also sie ist sozusagen bedeckt. Und von daher besteht da überhaupt kein Problem, das mit zu unterstützen. Kostet auch kein Geld. Man sieht sich dann halt, uns dann halt sehr schön auf einer langen Liste, wo auch Grüne stehen, so auf dieser stehen, SPD steht. Das sind, ist wieder mal eine schöne Möglichkeit, sich in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Dann haben wir als nächstes, übernächstes Wochenende in Königslutter, das erste Mal, solange es diesen Landesverband gibt, eine DAFO-Klausur. Habe ich gerade gelernt, sie wird öffentlich stattfinden. Im Anschluss daran machen wir dann auch eine DAFO-Sitzung, eine ganz reguläre. Und wollen mal sehen, dass wir diesen kleinen Landesverband wieder auf Vordermann bringen. Pegida ist natürlich auch bei uns ein Thema. Es hat ein, oder es gibt einen Mandatsträger aus Uelzen, anstatt der selber einen russischen Hintergrund hat und der zu der Situation der Migranten einen Gastbeitrag für unsere Landeshomepage geschrieben hat, habe ich verlinkt. Und dann noch, ja, Pegida war gestern auch als HAGIDA in Hannover, hat es zumindest versucht mit 200 Teilnehmern. Die 19.000 Gegendemonstranten, die haben selbst die Veranstalter sehr überrascht, dass es so viele geworden sind. Also eine entsprechende Facebook-Seite hat 10.000 Likes. Und da hat man eigentlich so mit 3.000 bis 5.000 Gegendemonstranten gerechnet. Mit 19.000 hat niemand gerechnet. Aber Pegida geht nicht auf. Nächsten Montag wollen sie gleich zwei Sachen machen. Einmal in Braunschweig und einmal in Hameln. Und da müssen wir natürlich auch sehen, dass wir möglichst viele Leute dahin bekommen. Also auch da wieder der Aufruf, wer sich dann zufälligerweise in Braunschweig oder in Hameln befinden sollte und dann dorthin auf den Weg machen möchte, ist sicherlich auch dort gerne mit einer Piratenflagge gesehen. Da möchte ich die Gelegenheit nutzen, nochmals bei den Piraten Bayern um Entschuldigung dafür zu bitten, dass von uns niemand beim Dreikönigstreffen dabei war. Denn dummerweise hat das Redmine versagt und uns die Einladung erst am 5.1. zugänglich gemacht. Und da war es dann leider etwas spät noch zu organisieren, dass einer von uns am 6. dann dort gewesen wäre. Fürs nächste Jahr haben wir das auf dem Plan, wenn sowas macht. Damit bin ich eigentlich schon fertig. Vielen Dank. Alles klar. Danke dir für den Bericht. Gibt es noch Fragen nach Niedersachsen? Ja, dann wäre der nächste auf der Liste eigentlich Nordrhein-Westfalen. Die hatten wir ja vorgezogen. Und würden dann weitermachen mit Jürgen Grothof. Der ist heute auch nicht anwesend, da RL-Treffen. Dann verweise ich mal kurz auf, also ich lese kurz vor, was er reingeschrieben hat. Diskussionsrunde Basisdemokratie. Basisdemokratie, Alleinstellungsmerkmal oder totes Pferd. Mit drei Mumble-Terminen. Jeweils NRW-Server, Raum Rheinland-Pfalz, offenes Treffen. Am 23.01., 6.02. und 20.02. Ohne es jetzt genau zu wissen, nehme ich an, dass es sich dabei um wohl parteiinterne Diskussionsrunden zu dem Thema handelt. Dann noch der Punkt Landtagswahlen 2016. Die AG-Wahlen Rheinland-Pfalz ist reaktiviert. Die heiße Planungsphase ist eingeläutet wegen anstehender Landtagswahl im Frühjahr 2016. Ja, das wäre es aus Rheinland-Pfalz kurz vorgelesen für die Aufzeichnung. Wir kommen zum Saarland. Ist der Erich Warnke heute da? Ja, klar. Also, das Einzige, was bei uns erwähnenswert ist, in der letzten Woche passiert ist, war die Gegendemo gegen SAGIDA. Also auch wir haben von dieser Unsäglichkeit Leute. Die sind mit 300 angekommen. Wir haben 9000 dagegen gesetzt. Das war also wirklich ordentlich. Da wurde auch also im Prinzip ganz viel gesprochen. Also wurden eine Menge Politiker haben da ihren Senf dazugegeben, unter anderem eben der Hille, Michael Hilberer, und der hat es recht, dass so viel zur Demo selbst. Wir hatten im Anschluss dran die Landesvorstandssitzung und haben dabei beschlossen, dass wir uns enger mit dem Bündnis Bund Stadt Braun, das eben diese Geschichten veranstaltet, vernetzen, und die Jasmin Maurer soll da die Ansprechpartnerin werden. Das war's soweit von uns eigentlich. Gut, danke dir. Gibt es Fragen an Saarland? Dem scheint nicht so zu sein. Wir kommen weiter zu Sachsen. Da steht bei Flugokor Deutschpunk eine einsame Raute auf Zeile 194. Ist das irgendwie ein halb angefangener Tätigkeitsbericht oder wie muss ich mir das erklären? Wenn ich es besser weiß, dann muss ich davon ausgehen, dass er heute nicht da ist. Sieht aus dieselbe Farbe wie der Nachbar. Stimmt, danke. Gut, und damit nehme ich mal an, dass wir Booker heute tut Dinge abzeichnen können und weitermachen können mit Sachsen-Anhalt. Jutt ist da scheinbar neuer Berichterstatter. Ja, hallo. Hallöchen. Bist du jetzt einfach nur Berichterstatter oder in Zukunft unser regelmäßiger Gast am Dienstag? Ich sollte eigentlich euer regelmäßiger Gast am Dienstag sein, aber das wird wahrscheinlich auch immer mal mit der Zora hin und her switchen, weil ich auch privat und so weiter ziemlich stark eingebunden bin und nicht immer so Zeit habe. Ist kein Problem, ich frage nur fürs Musterpad dann. Also eigentlich sollte ich hier schon seit, glaube ich, Juni regelmäßig sein oder Juli. Das ist heute das erste Mal, dass ich es richtig schaffe. Und das auch nicht richtig, weil wir haben nebenher noch Vorstandssitzungen bei uns im eigenen Mumble. Ja, aber ihr hattet doch bisher immer noch den, hier Dingens, den René. René ist Anfang Dezember zurückgetreten. Wir hatten Vorstandsneuwahl und ich bin vom Beisitzer hochgesprungen zum Stelf. Gut, aber dann in dem Fall musst du dich auf jeden Fall nicht dafür entschuldigen, dass du die letzten Monate nicht da warst. Ich sollte es schon als Beisitzer immer mal machen. Das hat dann trotzdem immer noch der René übernommen. Ah, okay, gut. Na gut, vergeben und vergessen. Dann mach mal das mit dem Tätigkeitsbericht. Okay, ich habe schon ziemlich viel ins Pad eingetragen vorhin. Ich habe inzwischen auch die Wiki-Syntax, also habe Sterne benutzt und bedanke mich bei demjenigen, der die Leerzeichen gesetzt hat. Ich fasse mich kurz. Also wir haben einen OB-Kandidaten in Wernigerode. Das ist ziemlich tempting, weil das ist der einzige Kandidat gegenüber dem bisherigen Amtsinhaber. Wird eventuell, wir sind da gerade dran, noch unterstützt von Linken und Grünen. Und also unser Kandidat wird eventuell gestützt von Linken und Grünen und der aktuelle Kandidat ist parteilos und wird gestützt von der GroKo, also jahrelang von der SPD und jetzt auch von der CDU und dadurch kriegt man unseren Mann auf jeden Fall immer gut in die Presse, weil es nur die beiden Kandidaten gibt. Es gibt, soweit ich weiß, jetzt auch aktuell eine Kandidatin für die Wahl in der Altmark, da fehlt uns aber noch ein Protokoll und ähnliches, das soll die Woche nachgeliefert werden. Wir haben eine Landesgeschäftsstelle angemietet in Magdeburg und sind da fleißig am Umbauen. Ich habe an den Google-Link nur reingehauen. Dann haben wir einen neuen Pressesprecher, der Jens Bartels. Der hat jetzt auch schon zwei schöne Artikel rausgehauen, macht seine Arbeit ziemlich gut. Social-Media-Beauftragter, das ist der René, der sonst immer hier war, in die Z, dessen Twitter-Profil habe ich mal verlinkt. Der macht quasi alles, was mit Twitter, Facebook und so weiter zu tun hat. Ja, wir basteln gerade die Homepage komplett neu, also gehen vom alten Drupal weg. Bei uns ist ja auch die IT komplett abgesprungen. Wir hatten ja nur eine Ein-Mann-IT und der ist leider gegangen. Und wir basteln die Homepage jetzt von Drupal. Wir bauen sie komplett neu auf dem WordPress und übertragen auch von Hand, um sämtliche Artefakte und alles auszuräumen. Dann läuft bei uns immer noch die Klage gegen die Kommunalwahl in Petersberg. Es soll immer noch Neuwahlen in Stendal geben, wo es diese... ja, irgendwelches Gemauschele mit Briefwahl gab. Ja, und wir gucken immer noch, dass wir klarkommen mit der IT. Gut, danke dir. Gibt es Fragen nach Sachsen-Anhalt? Darf ich auf der niedersächsischen Mailingliste verbreiten, dass sich der OB-Kandidat für Wernigerode möglicherweise über Unterstützung aus dem Harz freuen würde? Das solltest du unbedingt tun, das finde ich sehr gut. Ich hätte auch nochmal selber Richtung Niedersachsen gefunkt. Ja, super. Gerne doch. Wie gesagt, der Artikel dazu, das Einzige, was ich gerade habe, der ist dazu verlinkt. E-Mail-Adresse ist auch schon eingerichtet, das müsste sein Vor- und Zuname. Ich glaube michael.miede@piraten-lsa sein, wenn da mal was sein sollte. Die Adresse sollte da auch mit drinne stehen. Cool. Darf ich fragen, woher du bist aus Niedersachsen? Ja, also ich bin direkt aus Hannover, aber wir haben ja auch so einige wenige Leute so in Goslar und Umgebung. Nee, das passte. Ich hatte da mal so einen grenzübergreifenden Stammtisch auch angefangen. Da hatten wir uns auch ein paar Mal in Nordhausen getroffen, auch mit Leuten aus Niedersachsen und Thüringen. Dann kennst du mich auch. Gut. Dann glaube ich, ist das, oder gibt es noch andere Fragen, weitere Fragen zu Sachsen-Anhalt? Wenn die nicht so ist, dann springen wir weiter zu Schleswig-Holstein. Kathi Jasper. Darf ich mich vorher noch kurz verabschieden, weil ich möchte gerne wieder zu unserer Vorstandssitzung. Ja, ist in Ordnung. Schönen Abend dir. Auch einen schönen Abend. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Ciao, Mike. Ciao, Klaus. Egal. So, also, Kathi, bitte. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen vermehrt um ein Treffen der Kommunalpiraten und Landtagsabgeordneten hier in Schleswig-Holstein gekümmert. Das findet jetzt am 22.02. in Neumünster statt. Wir sind da im Kick-In. Und bei uns gibt es in Schleswig-Holstein bisher, sofern mir zumindest bekannt ist, keine Pegida-Ableger, gegen die wir demonstrieren müssen. Und ansonsten suche ich gerade händeringend Räumlichkeiten für den Landesparteitag. Das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern. Der soll am 15. März stattfinden und irgendwie sieht es gerade ganz düster aus. Und wir werden natürlich auch die Hamburger Piraten unterstützen. Der Sven Stückelschweiger hat da vorab telefonisch ganz viel Werbung gemacht und wir werden mit vielen Leuten, denke ich mal, anreisen am Donnerstag. Sehr gut, das freut mich sehr zu hören. Dann glaube ich, wäre es das aus Schleswig-Holstein. Gibt es dazu noch Fragen? Dem scheint was nicht so zu sein. Und dann kommen wir zu Thüringen. Jan Hacke. Ja, also zuerst einmal, also der Vorstand ist halt sehr aktiv. Wir bereiten heute auch gerade ein paar Dinge vor und außer nichts Spruchreifes. Die Sugida-Demo in Suhl ist halt so 50-50 eher ausgegangen, also mit Gegendemo. Und dann das Landesschiedsgericht, das wählen wir halt dann auch im Mai oder im März noch, weil halt der einzige verbliebene Richter halt jetzt für Vorstandsamt im KV Erfurt kandidiert. Und da wird es wahrscheinlich auch, nehme ich jetzt mal an. Und da müssen wir heute uns dementsprechend darauf vorbereiten. Alles klar. Danke für die Infos. Gibt es noch Fragen nach Thüringen? Dem scheint auch nicht so zu sein. Dann können wir, glaube ich, die Landesprojektberichte für heute abschließen und weitermachen mit den Themenbeauftragtenberichten. Und ich gehe wieder an den Bruno Kramm für die Berichte TTIP-Urheberrecht und bitteschön. Ja, was gibt's da? Ich hatte zweimal Interviews für die Aufsätze zum Thema Urheberrecht, wo eben Studenten angeschrieben hatten, die dazu eine Diplomarbeit schreiben, also jetzt nicht so spektakulär, aber die müssen ja trotzdem abgearbeitet werden. Dann habe ich ausgemacht, für die Mannheimer Akademie einen Vortrag zum Urheberrecht für März. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Das im Zuge dessen, dass wir mal wieder ein bisschen mehr, ja, auch innerhalb unserer eigenen Basis für unsere Urheberrechtsreform trommeln müssen, weil anscheinend da doch wieder ein Haufen neue Piraten dabei sind, die sich damit gar nicht so wirklich auskennen. Dann hatte ich eben einen Aufsatz geschrieben für die Melodie und Rhythmus, noch einen weiteren, das ist jetzt quasi schon der dritte hintereinander, der erscheint im nächsten Heft. Dann hatte ich Gespräche, Konsultationen und Beratung mit unserem Anwalt zur GEMA-Klage. Das zieht sich natürlich alles hin. Das wird, wie gesagt, höchstwahrscheinlich auch ans EuGH gehen. Da ist dann mit einer Urteilsverkündung nicht vor 2017 zu rechnen. Hoffentlich für uns eine ganz coole Sache dann im Bundestagswahlkampf. Zu TTIP. Wir haben eine SAT-Demo, da ziehen natürlich die Berliner Piraten kräftig mit, hatte ich ja vorher schon erzählt. Wir freuen uns natürlich auch über Piraten aus allen anderen Landesverbänden. Wir machen auf alle Fälle vor der Demo ein Treffen in der Geschäftsstelle. Das heißt, wer Lust hat, vorbeizukommen und sich nicht so sicher ist, wie er dort zur Demo kommt, ganz einfach vorher in die Geschäftsstelle kommen. Da gibt's auch noch Fahnen für die, die vielleicht vergessen haben, eine Fahne mitzunehmen. Wir werden auf alle Fälle Flyer verteilen. Dann, was ist sonst noch? Ja, genau, was TTIP betrifft, habe ich ein Treffen mit dem Deutschen Kulturrat ausgemacht von 12.3., wo es darum geht zu sehen, inwieweit wir gemeinsame Aktivitäten zum Kulturtag, der eben im Mai halt auch ein Anti-TTIP-Tag sein wird. Das werden wir mit dem Kulturrat besprechen. Haben natürlich auch noch andere Themen dort. Ich habe dazu ein Pad aufgesetzt. Sollte es jemand geben hier aus der Runde, der Lust hat eben auch oder ein wirkliches Interesse hat, den Kulturrat zu treffen, der mag sich gerne noch mit eintragen. Einmal in das Doodle für die Terminfindung. Ich habe zwei Termine mit dem Kulturrat ausgemacht, wo man dann schaut, welcher am besten geht. Der Mann ist natürlich sehr beschäftigt. Und dann gibt's auch noch ein Pad, wo man thematisch eintragen kann, was einem wichtig ist. Also wer da Lust hat mitzumachen, weil er entweder im kulturpolitischen, medienpolitischen Bereich aktiv ist, gut, haben wir zurzeit keinen Beauftragten, oder aber zu TTIP ganz gerne auch noch paar Ideen hat, kann sich da gerne bei mir melden und dann eintragen. So viel dazu. Gut, danke Bruno. Gibt es noch Fragen? Ja, kurze Frage Bruno. Bekomme ich von dir noch eine Frage? Zu auf Schutzgericht oder Regulator? Alles steht bei mir noch auf dem Plan. Wie gesagt, im Rahmen der Klausur war bei uns so wahnsinnig viel los, dass ich da noch nicht dazu gekommen bin. Kein Problem. Wäre aber schön, wenn du es die Woche noch schaffst. Auf alle Fälle. Ich noch eine an Bruno? Ja. Ja. Bruno, wie haben die denn das mit den Ständen organisiert bei Wir haben das satt? Das war ja bis jetzt so nicht üblich, weil ja nur Bauernthemen gekommen sind. Naja, siehst du da durch? Stand haben? Ich habe nichts von einem Stand gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir Flyer verteilen werden. Also so gesehen, einen Stand haben wir jetzt nicht unmittelbar dort, sondern wir verteilen halt Flyer. Okay, hätte mich auch gewundert. Ich habe es jetzt aber noch nicht so schnell nachrecherchiert. Dann habe ich einen Tipp für dich. Den Abend vorher ist immer Schnippeldisco. Da ist eine sehr angenehme, schön entspannte Situation, wo die Leute dann wirklich in persönliche Gespräche kommen. Und da hatte ich auch Gespräche immer gehabt. Hey, ihr Piraten, und wir haben doch hier von den Bauern auch was und können wir da nicht mehr in der Zukunft und so. Das ist dann zwar alles irgendwie nicht aufgegangen, weil wir Piraten uns noch nicht so in die Richtung entwickelt hatten. Aber vielleicht ist das eine Möglichkeit, das ist dann immer in der Halle 9, dass da vielleicht ein paar Leute hingehen. Nur nochmal, weil ich es nicht ganz kapiert habe. Was ist das für eine Disco? Schnippeldisco. Das heißt, das Essen, was am nächsten Tag draußen auf der Straße ist, wird den Abend dort mit allen, die ein Messer und ein Brettchen mitbringen und eine Schlafmatte über die ganze Nacht zurechtgemacht. Und deswegen sind da auch sehr schöne Gespräche mit den ganzen, die aktiv bei den Bauern sind. Na, da werde ich doch mal gleich unsere Berliner Caterer aktivieren, die sonst auf Parteitagen für leckeres veganes und vegetarisches Catering sorgen. Gute Idee. Wo ist das nochmal genau? Ich war jetzt nicht schnell genug beim Nachgucken. Das war immer in der Halle 9 gewesen, weil die Lokation ja auch hygienisch und so sein muss. Und das hat immer der Svartjes oder hier dieser Schwede, Norwege. Ich bin gleich dabei. Ich mache mich gleich schlau. Dann sagst du hinterher. Super, schick mir das einfach. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Sorry. Das kommt davon, wenn man parallel 10 Sachen macht. Es ist ja auch noch die Grüne Woche. Da haben wir natürlich eine PM hier in Berlin fertig gemacht. Gehen natürlich auch gezielt nochmal auf TTIP ein zu dem Thema und werden auch vor Ort sein und ein bisschen Rabatz machen. Gut, genau, Cola, wenn du es gefunden hast, schreib es vielleicht einfach noch mit in den Padchat, dann nicht in den Padchat, sondern ins Protokollpad. Parallel. Und eine Frage noch von meiner Protokollantin an dich, Bruno. Ja. Du hattest gerade eben im Tätigkeitsbericht das erwähnt, von wegen Pressemitteilung und einem Doodle, dass man sich eintragen könnte. Wo findet man denn für die beiden den Links? Ich kopiere das rein, wenn ich wieder ins Chatsfenster reinkomme, dann ist da gleich der Link. Alles klar, danke dir. Eine Verwarnung noch für Bruno, die Anita wird auf Birgit und auf dich zukommen für Bundespressemitteilung auch zu den Themen. Du hattest auch schon mit der Birgit mal kurz drüber gesprochen. Du meinst jetzt wegen AG Landwirtschaft und zu TTIP was Gemeinsames oder wie? Grüne Woche und Landwirtschaft TTIP, dazu wollten wir diese Woche was machen und da wird die Anita für euch zukommen. Ja, super, gerne, jederzeit. Wo soll ich dir das hinschicken? Freitag 18 bis 22 Uhr Schnippeldisco und Samstag Frühstück mit Trecker und weiß ich was alles. Aber es gibt auch, wie ich jetzt gesehen habe, ich habe da nicht mehr das verfolgt, was in dieser Szene war. Ich habe da nicht alle Mails. Cola, bitte nicht allzu lang. Eine Gegendemonstration, das sollte euch dann auch irgendwann unterkommen. Also wo soll ich dir das hinschicken? An meine normale E-Mail-Adresse hast du ja bruno.kramm@piratenpartei.de. Geht sofort raus. Danke. Okay, und ins Protokollpad hast du es rein, Cola? Noch nicht. Ich habe das Protokollpad auf einem anderen Rechner. Ich muss hier erstmal umbauen. Nee, hat keine Eile. Ich war mir noch nicht sicher, ob du es vorher gehört hast. Ich lasse dir halt. Kannst du bitte nochmal das Protokollpad mir hier twittern, weil dann würde ich den Link fürs Doodle und fürs Pad da ran kopieren. Bitteschön. Ich habe es gerade im Chat, falls dir das reicht. Genau, danke. Perfekt. Bruno, zu deiner Information, der Link zum Protokollpad ist einmal im C vom Mumble-Raum. Ah, danke. So, gibt es noch weitere Fragen an Bruno, beziehungsweise zu TTIP oder zu Wir haben es Demo? Kurze Anmerkung, es gibt diese Gegendemo, die wird organisiert vom Bauernverband, die heißt Wir machen euch satt. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Demonstranten da kommen werden. Das ist der Gesamtbauernverband und das sind ganz alte Säcke, aber trotzdem ist natürlich interessant, dass das jetzt kommt. Muss man ein paar Telefonate machen, wie weit sich das schon entwickelt hat. Okay. Gut, dann glaube ich, war das jetzt aber alles zu Wir haben es satt Demo, oder? Und du übrigens sagen, wir machen euch satt, klingt unglaublich bösartig als Demo-Name. Also, dann glaube ich, war es das soweit, falls jetzt niemand mehr schreit und wir würden weitermachen mit Sozialpolitik. Ja, dann bin ich an der Reihe. Schönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Gernot Reipen. Wir hatten am Sonntag ein Mammeltreffen der Sozialpiraten und deswegen ist alles noch sehr frisch und auch in guter Erinnerung. Ein Thema, was wir behandeln, ist die Rechtsvereinfachung im SGB II. Da sieht es ja so aus, dass wohl am 1. April oder am 1. Mai da wohl die Vorlagen ins Parlament gebracht werden. Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ihr wisst alle, dass bei diesen Rechtsvereinfachungen Probleme auftreten, besonders in der Datenschutzsache von Hartz-IV-Empfänger. Und deswegen wollen wir auch sehr stark einen Kontakt aufbauen zu der AG Datenschutz, denn die beschäftigt sich auch mit dieser Problematik, dass also die Hartz-IV-Empfänger da in diesem Bereich benachteiligt sind und bestimmte Rechte auch nicht mehr innehaben. Und wir haben in Anlehnung an einem Flyer, der in NRW herausgegeben wurde, Rechte bei einem Jobcenter-Besuch. In dieser Anlehnung haben wir auch die Idee, dass wir diesen Flyer uns als Vorbild nehmen und ihn ein bisschen überarbeiten, ein bisschen noch ergänzen wollen und diesen Infoflyer auch von den Sozialpiraten dann erstellen wollen und auch zur Verfügung stellen wollen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf zur Tarifeinheit. Da sind wir aber noch nicht einig, ob wir das befürworten oder ob wir auch die kleinen Gewerkschaften unterstützen wollen. Das wird also ein wichtiges Thema sein beim nächsten Treffen. Dann haben wir eine Anfrage erhalten vom Kreisverband Rheinhessen, einen Thementag zu organisieren in Mainz. Und da wurde auch schon ein Datum genannt, der 27. bzw. der 28.06. Das ist alles noch in Planung. Aber wie gesagt, das Datum haben wir schon mal festgelegt. Dann haben wir vor, einen Flyer zu erstellen, der das Problem Altersarmut behandelt, um die Leute darüber zu informieren, was sie erwartet, wenn sie ins Rentenalter kommen, was sie erwartet, wenn sie zum Beispiel 1200 Euro brutto verdienen, welche Rente sie später erwartet. Und wir hatten zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten, von den Sozialpiraten eine Weihnachtskarte erstellt. Ich habe euch da auch die zwei Links mal reingesetzt ins Pad. Da könnt ihr euch mal anschauen, was wir da gemacht haben. Die Idee, die dahinter stand, ist, dass wir ganz gerne mit den Bürgern auch Kontakt aufnehmen wollen, wenn es nicht jetzt irgendwo einen Wahlkampf gibt oder so, sondern dass man vielleicht solche Feiertagen auch dazu nutzen kann, bestimmte Informationen an die Bürger weiterzureichen. Wir haben wir haben 1000 Weihnachtskarten gedruckt und davon sind 800 verteilt worden und im Großen und Ganzen mit einer sehr guten, positiven Resonanz. Also die sind gut angekommen und wir haben uns überlegt, dass wir auch zu Ostern eine ähnliche Ostergrußkarte erstellen wollen, aber diesmal halt das Thema Altersarmut behandeln wollen. Dann ist zu erwähnen, dass wir eine Artikelserie zu 10 Jahre Hartz IV erstellen und der erste Artikel von der Christiane von Schloss ist bereits erschienen. Der zweite Artikel, der ist quasi auch schon fertig und der dritte Artikel, der ist sozusagen schon in der Macht. Das wird also auch eine sehr interessante Sache, also in Bezug auf 10 Jahre Hartz-IV-Gesetzgebung, was das für die Bevölkerung, also welche Nachteile das für die Bevölkerung gebracht hat. Dann ist ein wichtiges Thema, was wir angehen, das sind ja die Telefonlisten, die vom Arbeitskreis Soziales Hessen aktualisiert und vervollständigt werden. Und da gab es einen Widerspruch. Also das ist so, dass wir die Telefonlisten von den Ansprechpartnern in den einzelnen Jobcentern publizieren, veröffentlichen wollen. Und deswegen schreiben wir die Jobcenter an. Und da gab es einen negativen Bescheid aus Sommerda. Und dieser Bescheid hatte allerdings die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen. Und das haben die Sozialpiraten aus Hessen auch gemacht. Sie haben also gegen diesen Bescheid Widerspruch eingelegt. Und wenn dieser Bescheid dann negativ erfolgt, dann wird auch gegen diesen negativen Bescheid eine Klage erhoben werden. Dafür sind vom Landesverband Hessen 1.000 Euro bereitgestellt worden und es ist auch schon ein Anwalt beauftragt wurde für diese Sache. Und wir wollen halt mal sehen, wie sich da dieses Jobcenter verhält und entsprechende Ergebnisse dann halt auch medienwirksam herausgeben. Eine wichtige Sache zu dieser SGB-II-Vereinfachung ist ja die Kampagne auf Recht bestehen. Diese Kampagne hat im letzten Jahr angefangen, wird vom Erwerbslosenforum betrieben und wurde also auch von den Piraten unterstützt im letzten Jahr. Und wir wollen das im Jahr 2015 weiter fortführen. Eine bundesweite Aktion ist wahrscheinlich am 16.04. geplant. Also da werden wir uns dann also auch beteiligen und vor Ort die Aktion dann auch von der Piratenseite her unterstützen. Ja, das war so zum Sozialpolitischen die wichtigsten Sachen. Ich möchte das Gleiche auch kurz anmerken, was Bruno eben schon gesagt hat. Mitarbeit ist erwünscht. Also wer an sozialpolitischen Themen Interesse hat, der ist gerne eingeladen, bei uns mitzumachen. Wir haben sehr interessante Themen. Wir haben ein gutes Team, was gut zusammenarbeitet. Und ich würde mich halt freuen, wenn in Zukunft ein paar Piraten bei unseren Sitzungen dabei sein werden. Ein paar Piraten mehr. Das soweit. Und wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Ja, eine kurze Frage habe ich. Das, wo ihr schon Druckerzeugnisse von habt, könntest du da oder sind die im Wiki irgendwo hinterlegt als Vorlage? Bitte, ich habe das nicht ganz verstanden. Da, wo ihr schon Druckerzeugnisse habt, gibt es davon Vorlagen im Wiki und könntest du die dann gegebenenfalls auch hier ins Pad reinkopieren? Druckvorlagen von was? Was Karten sind, was die Flyer sind. Okay, gut. Also die Karten, da habe ich ja das schon hier ins Wiki reingesetzt, ins Pad reingesetzt auf Zeile 256 und den Artikel, der erschienen ist, ist in Zeile 262, habe ich schon reingepostet. Ja, ich meinte jetzt insbesondere halt auch diesen Flyer Rechte beim Jobcenter-Besuch, weil das passt ja nun mal hervorragend dann auch zu der Aufrecht-Bestehen-Aktion und das kann man ja vielleicht dann im Vorfeld schon so weit dann organisieren, dass es nicht wieder alles erst auf dem letzten Drücker ist. Ja, also ich habe da nur den fertigen Flyer aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es also einen fertigen Flyer zu diesem Thema. Ich kann das auch hier rein posten. Den Link muss ich noch gerade raussuchen. Allerdings, wir haben festgestellt, also da würden wir noch ein paar Punkte dazufügen. Und wir schauen, dass wir also, wir gucken, dass wir wirklich zügig das fertigstellen, dass wir das also am 16.04. dann auch fertig haben, diesen Flyer. Okay, wenn fertig, dann fertig und dann bitte den Link. Danke. Auf jeden Fall, ja. Gernot, kurze Anmerkung. Könntest du dir vermerken, wenn ihr den Flyer auch noch verändern wollt, eine kurze Nachricht an mich, möglichst über Wir gehen mit, weil gerade zum Thema Rechte auf dem Jobcenter haben wir natürlich da Leute und kennen uns ziemlich gut aus, dass wir da nochmal drüber schauen und euch noch Tipps geben. Ja, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Also das, ich melde mich dann und also wir werden ja jetzt erstmal damit anfangen und wenn dann noch Fragen sind, dann werde ich mich melden. Gut, von mir kurz eine Orga-Frage. Gernot, möchtest du die Punkte AGBGE und AG-Inklusion jetzt gleich auch noch erwähnen und erklären, weil die gerade so etwas verteilt stehen? Ich würde nur etwas zum AGBGE sagen, weil ich nicht in Inklusion involviert bin. Gut, dann würde ich vorschlagen, mach das am besten gleich und dann springen wir danach. Also dann hätte ich das nicht gesagt, irgendwie, wenn es danach noch Fragen gibt zum Gesamtkomplex, dann würde ich nochmal sagen, Fragen an dich. Ja, gerne. Also zum AGBGE, da ist Folgendes geplant. Wir haben eine Anfrage gekriegt vom Kreisverband Frankfurt, einen BGE-Thementag zu organisieren. Das Datum steht schon fest, das ist der 15.03.2015. Wir hatten ja im letzten Jahr einen BGE-Thementag in Mainz organisiert und das soll also in einer entsprechenden Weise wiederholt werden, also eine Zusammenarbeit zwischen einem Kreisverband und einer AGBGE-Gruppe. Und wir sind gerade dabei, die Referenten anzuschreiben, einzuladen. Das Thema steht noch nicht ganz fest, aber ich tendiere dazu, dass wir uns vielleicht ein bisschen mit dem Thema europäisches BGE beschäftigen. Allerdings ist es ein sehr schwieriges Thema und wir müssen erstmal schauen, wie da die Referenten sind und was die Referenten als Topic haben und dann werden wir entsprechend halt den Titel noch entsprechend aufarbeiten. Also im Moment haben wir zu diesem Thema nur einen Titel, einen Arbeitstitel, damit wir erstmal so eine gewisse Richtung haben. Was auch noch uns aufgefallen ist, bei der letzten Besprechung in der Arbeitsgruppe, es gibt eigentlich von der Piratenpartei keinen richtigen Flyer zum Thema BGE. Und wir haben da vor kurzem einen Wurfflyer mal erstellt, den wir auch verteilt haben. Das ist allerdings nur so ein ganz kleiner Flyer und gibt nur so die wichtigsten Punkte da. Und wir haben uns überlegt, wir müssten eigentlich einen Flyer erstellen, der so ein bisschen das BGE allgemeinverständlich wiedergibt und damit die Leute einfach mal besser aufgeklärt werden, was eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen beinhaltet. Und da haben wir so Ideen schon gesammelt und da müssen wir halt jetzt gucken, dass wir das in den nächsten Sitzungen dann umsetzen, dass wir da also auch möglichst zügig, also am besten noch vor der Wahl in Bremen, dass wir möglichst zügig so einen Flyer erstellen. Ja, das war soweit, was wir in der AGBGE in den letzten Wochen gemacht haben. Okay, gut, danke dir für den Bericht. Noch Fragen dazu? Wenn dem nicht so ist, dann gehen wir jetzt gleich zum Themenbeauftragten Queer weiter, der zwar mittlerweile, glaube ich, weiß, dass er eigentlich weiter unten eine eigene Zeile hat, aber relativ bald weg muss. Deswegen freue ich mich sehr, dem Ingwer Bär das Wort erteilen zu dürfen. Hallo Joffrey, hallo alle. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ja, ich bin der neue Themenbeauftragte Queer. Und wir konstituieren uns gerade neu, stellen uns neu auf und das sieht alles ziemlich gut aus und haben auch viel Spaß dabei und es gibt sicherlich einiges aufzuarbeiten. Und unser neues Motto, also das, was ich auch mit gesetzt habe, ist: Wir sind viele, wir wollen Vielfalt und alles gleichberechtigt. Und eigentlich ist da eigentlich schon alles drin, streicht das eigentlich. Weil wir sagen, queer ist halt ein sehr großer Begriff. Da gibt es demnächst von mir einen Blogbeitrag zu, beziehungsweise von uns, damit viele dann auch mal wissen, was queer überhaupt ist. Kurz umrissen ist es halt schwul, lesbisch, transident und bisexuell, Querkombinationen davon. Also alles, was nicht dem heteronormativen Raster entspricht. Und das wollen wir halt auch stark herausarbeiten. Dazu kommt, dass wir uns für Migranten und Asyl, also queer Migranten und Asyl, einsetzen wollen. Und da sind wir auch gerade in Berlin und in Köln auch schon dabei. Der Felix K. hat da auch schon was vorbereitet. Und wir wollen natürlich das Hass- und Lieblingsthema ebenfalls nicht totschweigen, nämlich Feminismus und Queer. Das gehört in einem gewissen Maß zusammen. zusammen, wollen auch Vorurteile aufarbeiten, die, ich sage jetzt mal, heteronormative Menschen haben und die wir selber untereinander natürlich haben und das auch gerade unter dem Hintergrund Religionen und Miteinander. Und das sind natürlich alles große Themenbereiche und die Vernetzung mit internationalen LGBT. I-Gruppen streben wir auch an, weil wir da auch feststellen, wie Piraten als Grundidee ja auch, das ist eine tolle Idee, das ist international und da macht es Sinn, sich mit anderen Leuten in anderen Ländern, die gleichen oder sehr ähnliche Probleme haben, zusammenzutun. Da habt ihr zumindest jetzt schon mal einen groben Überblick, worum es bei uns in Zukunft gehen soll. Einzelnes werden wir selbstverständlich im Team ausarbeiten. Da wird sicherlich auch nicht jede Woche bei uns was passieren. Das sind sehr arbeitsintensive Themen. Und wir machen natürlich auch viele Aktionen vor Ort, aber von Zeit zu Zeit freue ich mich dann, wenn ich ein bisschen Platz habe hier in unserer Runde und dann ein bisschen was dazu erzählen kann. Wunderbar, danke dir. Gut, ja, gibt es noch Fragen an den Überbär? Ansonsten von mir nochmal ein herzliches Willkommen, freut mich, dass du da bist. Ja, danke schön. Und Information, Twitter bin ich IngwerBär1. Also wer mit mir kommunizieren will, kann das darüber am leichtesten. Dann, ich höre und sehe keine Fragen. Dann scheint es so, dass wir dich nicht mehr allzu lange aufhalten werden. Alles klar, ich danke euch und wünsche euch noch einen schönen Abend. Dir auch einen schönen Abend, hoffentlich bis bald. Ich glaube, ich komme Mitte März mal wieder nach Berlin. Gerne, dann sehen wir uns. Okay, gut, dann kann ich weitergeben an die AG Inklusion, Manfred Wolter. Ich weiß gerade nicht, ob der da ist, aber es steht auf jeden Fall was im Pad. Joffrey, das ins Pad habe ich eingetragen, weil ja dieses Thema Scooter aus Erfurt hier komme ich. Durch den nächsten Donnerstag ist nochmal AG Inklusion, da wird das nochmal gesprochen. Wir in Erfurt und in die Richtung, also mir hat das festgestellt, das wird immer mehr deutsche Städte, dieses Scooterverbot immer mehr umgesetzt. Also dass Busse und Bahnen, die nicht mehr mitnehmen, die Beförderung verweigern. Das Ganze ist angeblich, also die eine Rede sich raus, ist ein Bundesthema, das muss also bundesweit geregelt werden. Wir haben hier in Thüringen, in Erfurt, Bundestagsabgeordnete, und zwar die Antje Tillmann, darauf angesprochen. Und die hat auch zugesagt, das mal in Berlin anzusprechen, ob das in Berlin geregelt wird. Oder man müsste es über jeweilige Länder, Behindertebeauftragte in die jeweiligen Länder machen. Jetzt mal gucken, was bei Berlin rauskommt und dann weiterverfolgen. Es wäre vielleicht nett, wenn alle, die hier zuhören, sich mal irgendwie melden oder irgendwo eintragen, vielleicht müssen wir euer Pad aufmachen, und sich mal informieren, ob Ihnen in Ihrer Städte diese Scooter auch die Mitnahme in Straßenbahnen, Busse und sonstige öffentliche Verkehrsmittel verweigert wäre. Okay. Dazu Fragen, Redebedarf? Ansonsten, ja, gute Sache. Ich kann natürlich in dem Fall nicht mehr tun, als sagen, ja, prüft das für euch ab und vernetzt euch in dem Zusammenhang mit der AG Inklusion. So, dann glaube ich, ist das der Punkt AG Inklusion gewesen und ich darf weitergeben an die AG Gesundheit und Wolf-Dietrich Trenner. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es viel Sinn hat, schönen guten Abend, das zu wiederholen oder vorzulesen, was ich ins Pad reingeschrieben habe. Ich weiß nicht, ob alle gleichzeitig das Pad lesen können. Ich glaube, alle anderen haben bisher berichtet. Soll ich das nochmal alles erzählen? Ich frage das einfach mal vorsichtig. Du musst es nicht so ausführlich erklären, wie es im Pad ist. Du kannst es gerne kurz umreißen und falls es da noch Unklarheiten gibt, dann wird sich das ja über die Fragen klären. Prima, dann halte ich es gerne kurz, das wisst ihr. Also wir haben auf die Bitte von der Anita da drei Themen anzugeben für die Öffentlichkeitsarbeit im Jahr 2015. Haben wir mal überlegt, dass das Thema Qualitätsinstitut im Gesundheitswesen sich gut eignet, dass die EGK dringend aufgearbeitet werden muss, die Position der Piraten, und dass die Situation in den Kassenärztlichen Vereinigungen eine entsprechende Stellungnahme oder Mitarbeit wert ist. Bei dem Qualitätsinstitut handelt es sich um das Institut, das in den kommenden Jahren als von einer Stiftung getragen neutral darstellen soll, wie die Qualität im Krankenhaus und im ambulanten Bereich des Gesundheitswesens ist. Das Ganze soll dann dazu dienen, Pay-for-Performance einzuführen, also Gesundheitsdienstleistungen zu bezahlen nach dem erreichten Wert ihrer Leistung. Das ist sehr neu, das ist sehr umstritten, das ist im Koalitionsvertrag sehr ausführlich und häufig behandelt worden. Ob das alles immer den Patienten dient, muss man dann mal sehen, wenn es ausgearbeitet ist. Auf jeden Fall wird da sehr viel Geld reingesteckt und sehr viel Gehirnschmalz auch. Das Zweite und natürlich die bekannten Lobbyinteressen stehen da strikt dagegen, denn nichts ist ja schöner, als das Geld ohne Qualitätsnachweis zu verdienen oder jedenfalls zu bekommen. Die elektronische Gesundheitskarte, dazu gibt's ja ein paar alte Positionen. Die letzte von der Bundestagswahl 2013 war dann schon etwas moderater und zielte vor allen Dingen darauf, politikfähig im Sinne von koalitionsfähig und diskussionsfähig zu sein, sprachfähig. Eine dogmatische Generalablehnung führt natürlich dazu, dass niemand mehr mit einem spricht, weil sich so ein Gespräch ja auch gar nicht mehr lohnt. Das führt dann dazu, dass man keinen Einfluss drauf hat. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten der elektronischen Gesundheitskarte, auf die man Einfluss haben sollte. Und aus diesem Grund haben wir in dem Wahlprogramm ja auf dem Parteitag ganz gut beschlossen, dass wir die elektronische Gesundheitskarte in der derzeitigen Form, wie sie damals vorlag, abgelehnt haben, dass wir aber zum Beispiel die Speicherung von Gesundheitsdaten auf der Karte wünschen und haben damit so eine leichte Kehrtwende angedeutet, dass wir also an der Gestaltung teilhaben wollen. Zurzeit läuft im Netz ziemlich viel Propaganda. Digital Courage ist da sehr aktiv. Allerdings, wenn man mal kritischer hinguckt, ich habe da einen Link zu einem Papierchen gepostet, dann sitzt das viel Meinung und wenig Fakten. Und wo sie Fakten angeben, sind die dann meistens einfach auch noch fachlich falsch. Die KVen sind das dritte Thema, das wir uns vorgenommen haben. Die kassenärztlichen Vereinigungen sind als Körperschaft des öffentlichen Rechts eine Zwangseinrichtung der niedergelassenen Ärzteschaft. Die Hausärzte fühlen sich von den Fachärzten unterdrückt, vor allen Dingen bei Honorarfragen natürlich. Und da gibt es Bestrebungen, aus dem KV-System auszutreten. Die Regierung will das natürlich verhindern, weil sie ein starkes Interesse daran hat, dass es eine einheitliche Vertretung der niedergelassenen Medizin gibt. Sollten die Hausärzte austreten, würde das einen Verlust von ca. 40% der Mitglieder auf einen Schlag bedeuten. Das würde natürlich das KV-System dann insgesamt sprengen. Keiner weiß, was man danach machen kann. Irgendwas wird man in jedem Fall machen müssen, weil Ärzte natürlich auch niedergelassene Ärzte natürlich bezahlt werden müssen. Wie das dann aber aussieht, weiß keiner. Und da haben eigentlich alle, auch die Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung, ein wenig Furcht vor, weil das bei circa 350.000 niedergelassenen Ärzten ein echtes Versorgungsproblem ist, wenn deren Körperschaft des öffentlichen Rechts auseinanderfliegt. Das war's. Gut, danke dir für den tollen Bericht. Auf die Frage, ja, das ist ähnlich wie das IQWiG. Es ist eine Stiftung gegründet vom gemeinsamen Bundesausschuss und diese Stiftung ist Träger des Instituts für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen mit der Abkürzung IQTIG, weil ein Domain-Grubber diese Domain sich schon unter den Nagel gerissen hat, läuft es seit heute unter IQTIG.org und klagt auf die IQTIG.de-Domain. Ja, wir wollen mal hoffen, dass nicht genauso da hantiert wird mit der Besetzung der Führungsposition. Ne? Warum? Da hat es doch vor Jahren dieses Ding gegeben, weil das IQWiG ja enorm pharmakritisch war, hat man doch den Leiter da mal rausgeschmissen, aber das war ja eine längere Sache. Naja, ganz so simpel war es nicht. Also man hat den Leiter tatsächlich unter unerfreulichen Begleitumständen aus dem Vorstand heraus abgesetzt, insbesondere weil er den Vorstandsinteressen nicht so nachgekommen ist. Man hat dann versucht, ihm halbkriminelle, betrügerische Aktionen unterzuschieben, die also um den Wert von 5 Euro gingen, was bei einem Job dieser Klasse schlichtweg lächerlich war. Nein, die personelle Besetzung wird sein wie beim IQWiG, denn man hat beim IQWiG ja auch als Nachfolger einen enorm pharmakritischen Mann sich geholt. Dann ist ja gut. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Natürlich. Habe ich jetzt richtig rausgehört, dass eure AG, wobei ich jetzt AGs eher bei der Koordinatorenkonferenz vermutet hätte und nicht hier heute in der Folgefritz-Sitzung, wirklich momentan dafür optiert, dass Gesundheitsdaten per se auf der EGK gespeichert wird. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du jetzt ein bisschen sehr verkürzt. Die alte Position der Piraten war ja eine 100% Ablehnung der elektronischen Gesundheitskarte. Gesundheitsdaten dürfen nicht gespeichert werden. Punkt aus. Das ist auch jetzt noch die Position von Digital Courage. Die ist so nicht durchzuhalten, weil ja seit über 10 Jahren auch im SGB V die Gesundheitskarte bereits steht und der Einführungstermin seitdem regelmäßig verschoben wird. Es wird die elektronische Gesundheitskarte geben, egal wer dagegen protestiert. Auch diese ganzen Klagen haben keinerlei Aussicht auf Erfolg. Der Beschluss für das Bundestagswahlprogramm 2013 ging also davon aus, es gibt bisher eine Generalablehnung komplett. Wie kriegen wir die am ehesten in eine Gesprächsbereitschaft weiterentwickelt? Und da kam die Vorstellung, insbesondere aus Datenschutzkreisen, zusätzlich die Speicherung von Gesundheitsdaten auf der Karte. Das soll deshalb ein besserer Schutz der Gesundheitsdaten sein, weil im Verlustfall oder im Fall, dass sie missbraucht wird, nur die Daten eines einzelnen Patienten im Zugriff von unbefugten Personen sind und nicht die Daten einer großen Kohorte. Es sei mir nachgesehen, ich würde jetzt normalerweise in Length dazu Stellung nehmen. Ich glaube mal, die nächste Sitzung der AG Gesundheit würde ich gerne beiwohnen, weil das und auch gerne auch ein paar Datenschützer. Ich glaube, weil da sind wir hier alle nicht unbedingt gänzlich konform. Also zumindest aus dem Bereich der Gesundheitspiraten würden wir uns sehr freuen, wenn möglichst viele Leute kommen und an der Sitzung teilnehmen und ihren Verstand mit einbringen. Definitiv, weil ich habe das Gefühl, hier läuft etwas gegen unsere Grundprinzipien, mal laut geäußert. Ich wäre dann der Nächste mit einer Frage. Ja. Damit kann ich es vielleicht abkürzen. Meine Frage ist, gute Nacht, wo kann man dich vor eurer Sitzung in der AG Gesundheit vielleicht nochmal erwischen? Thomas, ich würde auch vorschlagen, dass wir nochmal den DSL LawFox, der ziemlich tief sich reingearbeitet hatte, und so Leute nochmal zusammenholen und das von mehreren Seiten beleuchten. Bei mir sieht es jetzt gerade so aus, dass ich die letzten 10 Tage de facto wirklich ein paar kleine Krankheiten habe, aber keine Gesundheitskarte habe. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Übrigens, wenn ich Polizist wäre, würde mich das alles nicht betreffen. Das würde dich nicht nur als Polizist nicht betreffen, sondern das würde dich als Privatversicherter nicht betreffen, das würde dich als Feuerwehrmann nicht betreffen, das würde dich als Lehrer nicht betreffen. Also auch das ist so eine Darstellung bei Digital Courage, da hat man sich den Polizisten rausgesucht, weil irgendein Flugblatt irgendwo den Polizisten hat. Es geht um alle Beamten, es geht um alle Privatversicherten, die vom SGB V schlichtweg nicht erfasst werden. Die werden auch von der Qualitätssicherung allerdings nicht erfasst und alle deren Leistungen, deren Gesundheitsleistungen sind völlig qualitätsungesichert. Das muss man auch wissen, dass man dafür den Preis zahlen muss. Wie gesagt, das wäre mal ein Thema, hier hinten dran zu hängen. Schau dir das an. Obama wird das Spiel vorher bei sich durchziehen lassen von seinen Leuten, was man mit diesen Karten machen kann. Ich habe jetzt im Januar davor gestanden und war nicht mehr behandlungsfähig, weil sie mit mir nicht umgehen konnten. Ich hatte mich ja da intensiv mit beschäftigt und habe dann einfach mal einen Fax organisiert, weil das Gesetz vorschreibt, ich muss dem Arzt nur einen Beweis erbringen, dass ich denn versichert bin. Und dann sind sie alle hin und her gelaufen. Ich will aber mein... Cola, also Cola, bitte nicht an einer Stelle mal treffen. Wenn das nicht hier so weit ist, dann werden die Karten einfach vorne zu... Cola, bitte nicht allzu sehr abschweifen, danke. Also bitte halte deine Wortbeiträge im vergleichbar kurzen Rahmen. Kurzen Rahmen, was die anderen vorher gesagt haben, zu demselben Thema. Bitte bügelt mich hier nicht grundsätzlich immer ab. Kleine Bitte, ich habe mich auch rausgehalten, wollte bewusst keine inhaltliche Diskussion, habe es bewusst auf den zweiten verschoben. Und es ist einfach, und es ist nicht eine thematische Sache, weswegen ich sage, halte dich kurz, sondern rein eine zeitliche und quantitative Sache. So, weitere Fragen zur Gesundheit? Dem scheint nicht so zu sein. Der Bernd ist nicht da für die Energiepolitik. Da steht nur eine Bemerkung drin, Beratung bezüglich Themen für 2015, Überlegungen, doch Dinge dazu festzulegen, Vorbereitungssitzung. Dann kommen wir zur Energiepolitik. Michael Bernd. Er muss erstmal auch sich kurz vorbereiten. Ich habe nämlich immer noch keine Antwort, weil du da drüber gegangen bist. Ich hatte eine sehr kurze Frage gestellt. Wo kann man Gute Nacht mal vor der Sitzung treffen, wo man mit den Leuten das vielleicht nochmal andiskutiert, damit nicht wieder bei den Piraten, ja, der Satz gar nicht. So, im Sinne des Burgfriedens, Wolf, bitte. Ich kann das wirklich schwer beantworten. Also ich bin ziemlich eingespannt, weil ich auch im gemeinsamen Bundesausschuss als Patientenvertreter tätig bin. Ich kann bis zum 22. des Monats überhaupt nichts an Termin anbieten. Ich würde vorschlagen, auf Twitter sich mal zu verabreden und versuchen, einen Termin zu finden. Dann können wir uns ja Mumble treffen. Dann lass uns mit Thomas das Ziel 22. irgendwie nehmen, dass man sich dann bis dahin irgendwie vernetzt. Aber Twitter halte ich nicht für ein Parteimedium, wenn nicht gerade die Server abgebrannt sind. Mir wäre eine richtige E-Mail-Adresse, ein normales Telefon oder sowas lieber. Das können wir doch hinterher machen, falls du die Zeit hast oder du stehst im Pad, ich stehe im Pad, ist ja nicht das Problem. Liegt mir ein wenig jedenfalls dran. Danke, Geoffrey, dass ich deine Nerven jetzt doch über Gebühr beansprucht habe. Das durfte. Da nicht für. Kein Problem. So, zurück zum Ablauf. Michael Bernd, kannst du mich hören? Ja. Gut, kurz zu unserem Bereich. Es haben sich in der letzten Woche einige Termine aufgetan. Zum einen gibt es am 9. Februar in Berlin einen sogenannten alternativen Energiegipfel, eine Tageskonferenz mit Vorträgen. Referentin Claudia Kämpfer zum Beispiel ist ja vielen bekannt. Dort werden Hans Krowetter aus der NRW-Fraktion und Jörg Dietrich von unserer AG mit dabei sein. Dann ist Fredo Mazzaro aus unserer AG eingeladen worden. Fredo war vor einigen Jahren auch Koordinator der AG, und zwar über einen Dritten von einem Bundestagsabgeordneten der SPD, den er nicht kennt. Hat sich auch gewundert, dass er die Einladung bekommen hat, aber da er Zeit hat, hat er gesagt, gut, dann fahre ich mal 3 Tage nach Berlin. Das ist so die übliche Berlinfahrt, die man mit Bundestagsabgeordneten machen kann. Wir sind alle gespannt, was sich da ergibt. Aber es gibt einige Besuche und ich denke, Fredo wird hinterher auch berichten. Ja, und ich bin nächste Woche mit bei Enercon zu einem Gespräch. Enercon ist einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen an Land. Wird mich unterhalten einmal über den Ausbau hier in Deutschland, über die Anlagentechnik und auch über die Ausschreibungsmodelle oder das Ausschreibungsverfahren, das nach dem EEG ab 2017 geplant ist. Mal schauen, was man da alles erfährt. Gut, zu unserer AG. Hauptsächlich sind wir jetzt intensiv am Arbeiten an unserer Website. Eine recht umfangreiche Arbeit, weil es doch sehr viele Themenbereiche gibt, die mit Inhalt zu füllen sind. Jo, Fragen von euch? So, wenn ich keine Fragen höre, dann macht die Karte weiter mit der Landwirtschaft. Ja, ich mache das ganz kurz. Ich bin nämlich der Meinung, das ist hier eine Arbeitssitzung. Entschuldigung, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, auch wir haben 3 Themen für 2015 festgelegt und das Anita entsprechend mitgeteilt. Wie vorhin schon gesagt wurde, es wird ein Statement zur Grünen Woche geben. Zumindest ist das so geplant und wir haben auch zum selben Thema noch einen Blogbeitrag in Arbeit, also Landwirtschaft und TTIP. Das ist auch unser wichtigstes Thema in 2015. Kurz und knackig, das ist auch nicht schlecht. Noch Fragen? Ja, ganz kurz, dass die EU jetzt festgelegt hat, dass jeder Staat einzeln und teils sogar in Regionen festlegen kann, ob gentechnisch veränderte angebaut werden können. Habt ihr sicherlich mitbekommen, wird es dazu irgendwas geben? Ja, das haben wir mitbekommen. Das wird aber unserer Ansicht nach von den Medien noch etwas falsch ausgelegt. Also das ist noch nicht der Freibrief. Da arbeiten wir aber dran. Okay, danke. Okay. Gut, dann noch weitere Fragen? Was nicht so ist, muss ich jetzt mal kurz ganz dumm nachfragen. Diese 3 Beauftragungen, Open Government, Demokratie und Wahlrecht und Asylpolitik. Ich war ja letzte Woche nicht da, als die 9 Themenbeauftragten bekannt gegeben wurden. Welche dieser 3 Themenfelder haben denn jetzt einen neuen Beauftragten bekommen? Weil ich meine mich ja doch zu erinnern, dass wir in der Vergangenheit eine damals nicht offizielle, aber definitiv eine Berichterstatterin hatten für Asylpolitik. Aber in der letzten Sitzung wurden die Themenbeauftragten nicht bekannt gegeben, weil Christos nicht da war. Ich meine, dass Christoph der Verantwortliche ist. Und es wurde gesagt, dass bei 2 wohl noch diskutiert wird. Und deswegen lässt sich an dem Status im Augenblick leider auch nichts ändern. Tut mir leid. Okay. Okay, dann ist das so. Ich frage jetzt nochmal kurz so, gibt es denn für alle diese drei, also Open Government, Demokratie, Wahlrecht sowie Asylpolitik, gibt es für all diese drei unter Umständen Kandidaten oder gibt es eine dieser Beauftragungen, die im Moment definitiv vakant bleiben wird? Ich frage jetzt nur fürs Protokoll dann, damit ich das im Musterpad ändern kann. Das weiß ich nicht auswendig, tut mir leid. Ist in Ordnung, dann telefoniere ich nochmal mit Christus die Tage. Das ist sicherlich besser an der Stelle. Geoffrey, eventuell ist auch von letzter Woche das Protokollpad von der Polgef-Sitzung von letzter Woche hilfreich. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich hatte die ja moderiert, waren es nur zwei, die angesagt waren, und es waren zwei, die nur in der Pipeline waren, aber welche jetzt genau, weiß ich auch nicht. Okay, gut, dann schaue ich da nochmal rein. Wobei, Seko, wie ist der Stefan? Quer, die Beauftragung war letzte Woche auch noch nicht offiziell ausgesprochen. Habt ihr die jetzt im Bufo schon beschlossen? Ja, Michael Melter. Okay, dann die hat nämlich letzte Woche gefehlt. Das war, glaube ich, letzte Woche noch nicht Beschlusslage, ne? Ja, das ist inzwischen aber veröffentlicht, ja. Gut, so viel dazu. Dann muss ich nochmal schauen, dass wir das geregelt bekommen. Die nächste Beauftragung wäre Kultur und Medien, La Lioness. Es gibt nichts Neues zu berichten, steht da drin. Dann der Punkt Datenschutz, Patrick Breyer. Ist da heute jemand da? Dem scheint etwas nicht so zu sein. Die nächste wäre Jens Stomber, Zombie, NSA-Skandal. Den sehe ich heute auch nicht, oder? Das scheint nicht so zu sein, nein. Queer hatten wir ja bereits. Und dann kommen wir zu Bildung, Forschung, Wissenschaft. Der Algol, der von ganz von Anfang bis jetzt gewartet hat, darf dann jetzt auch mal was sagen. Ich bin gewohnt. Moin erstmal. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Die ausstehenden Termine, Projekte wie immer hinten dran. Derzeit sind wir genau wie die andere Themenbeauftragten in der Themenfindung für die Bundespresse, für die Anita. Das gestaltet sich bei uns schwer. Aufgrund der massigen Themen, die wir haben. Wir werden wahrscheinlich auch keinen melden, weil wir uns da nicht einigen können. Das steht gerade zur Diskussion. Aktiv steht an, dass wir uns mit Institutionen, Gruppen, Instituten und so weiter extern vernetzen. Da die Themen rausziehen, die wir piratisch aufarbeiten können. Das haben wir im OER-Projekt schon gemacht. Siehe unten kommt die zweite Veranstaltung Zukunft des Buches. Da haben wir schon einen externen Referenten fürs Mumble, da kommen noch ein oder zwei hinzu, da sind wir in Planung. Das ist also das, was gerade ansteht. Ansonsten reagieren wir auf das, was reinkommt, weil das Konzept steht, also ein Bildungskonzept steht, weil wir das ja im Programm für Europa und Bund gemacht haben. Ansonsten, wie gesagt, reagieren auf das, was reinkommt und Unterstützung der lokalen Mandatsträger. Gut, kurz und knackig. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Gut, weil ich bloß gerade aus dem Pad rausgeflogen, nicht, dass mein Internet gerade eben abgeschmiert ist. Jetzt muss ich kurz, Sekunde, bis mein Pad wieder da ist, muss ich das mit der Moderation verschieben. Solange der Hinweis an Michael, du hast einen neuen Follower auf Twitter. Und wenn ich demnächst Wahlprüfsteinanfragen aus Hamburg oder Bremen habe, denn zum Thema Bildung, dann werde ich mich vertrauensvoll an dich wenden. Natürlich, gerne. Mal kurz die Frage von mir, ist das nur bei mir so oder ist das Pad im Allgemeinen jetzt halt bockig? Ich bin auch rausgeflogen. Allgemein. Okay, gut. Einer noch raus. Ah, also bei mir geht's wieder. Das sollte bei euch wahrscheinlich auch gleich wiederkommen. Nennt sich Hiccup, wie Schluck auf. Wieder da. Genau. So, dann, wenn jetzt in der kurzen, unfreiwilligen Pause keine Fragen aufkommen sind an Michael, dann glaube ich, können wir weitermachen mit Top X Infos. Da steht noch was drin. Ich glaube, das ist von dir, Thomas, Mumble Marina. Ja, stammt ja nicht von mir. Das habe ich doch eigentlich schon, aber ich wollte mal bloß darauf hinweisen. Es gibt ja regelmäßig seit etlichen Jahren dieses Thema Mumble Marina. Die nächste findet am 15.01. wieder statt, sprich übermorgen. Da ist eigentlich auch der Austausch der Landesverbände auf jeden Fall ganz bewusst gemeint. Da ist die IK, die internationale Koordination, nach Möglichkeit auch noch vertreten. Keine AGs, kein nichts, kein Sonstiges. Es geht also wirklich um echten Austausch. Und die Einladung ist draußen. Punkt. Wie gesagt, macht Werbung dafür, weil Austausch, wie ihr wisst selber, ist immer überall wichtig, auch wenn sich manches mit von heute überschneidet. Gut, jetzt wo du... Plakatiere ich gerade. Bitte? Ich sage, ich glaube, da plakatiere ich gerade am 15. So plakatieren war das, Entschuldigung, ich habe Klackern verstanden, habe mich gefragt, was genau an dir klackert. Aber das, ohne das weiter vertiefen zu wollen, Thomas, wenn du gerade schon dabei bist, du hattest, glaube ich, zur Koordinatorenkonferenz auch noch was dazu geschrieben, im Chat und im Pad selbst. Möchtest du das auch noch kurz darlegen, damit du quasi in einem Block bist? Ich habe zumindest, sag ich mal, das Protokoll der letzten Sitzung mit reingeschoben, die jetzt am 9.1. stattgefunden hatte. Kann jeder nachlesen, steht ja auch im Protokoll. Und die nächste Sitzung ist kommende Woche Freitag, am 23. um 21 CT. Da sind natürlich sämtliche Arbeitsgemeinschaften, sogenannte AGs, aufgerufen, daran teilzunehmen, damit also auch eine gewisse Struktur innerhalb der Partei erhalten bleibt, daran teilzunehmen. Danke. Gut, und um deine Frage aus dem Headset noch zu beantworten, dass die Koko hier verlagert werden könnte, das hatten wir, glaube ich, vor einigen Wochen oder Monaten mal diskutiert und hatten uns dann dagegen entschieden, wegen zwei Sachen. Erstens einmal Gute Nacht Wolf. Und wir hatten uns deswegen dagegen entschieden, erstens wegen Faktor Zeit, weil wir sind jetzt auch schon wieder um kurz vor 10 und wenn wir jetzt die TO noch weiter aufblasen würden in der Zukunft, dann würden wir unter Umständen hier mal alle kollektiv bis 11 sitzen. Da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil zwei Stunden schon viel ist für eine koordinierte, moderierte Sitzung. Und zweitens, weil eigentlich ja das wirklich so gedacht war, dass es hier an, also die Idee des Team Polges war ursprünglich, dass man eigentlich so einen Arbeitsspace hat, nur für die Landespolges und die Bundesthemenbeauftragten, um wirklich Koordination auf Bundesebene zu gewährleisten. Und haben deswegen gesagt, um ungefähr bei dieser Policy zu bleiben, haben wir uns dagegen entschieden, da noch weiter dazu was zu packen. Ich mache nochmal direkt der Wiederholung. Jetzt erstmal danke für die Erläuterung. Und ansonsten, ich habe bewusst auf Struktur verwiesen, weil ohne Struktur geht es nicht. Ansonsten verzetteln wir uns überall und würden überall an jeder Baustelle an jeder Sitzung über das Gleiche reden. Das müssen wir nicht tun. Jeder da, wo es hingehört, gerade thematisch ganz bewusst gerne AGs Kokos. Und wenn aktuell politisch nach vorne, natürlich hier, ganz logo. Alles klar. Gut. Das wäre dann auch der Punkt gewesen mit Vernetzung und Strukturen. Und jetzt hat der Jano noch kurz um einen Slot gebeten zum Punkt neue AG. Jano, bitte. Okay. Genau. Ups, jetzt ist gerade das Verschwunden. Sorry, okay. Also in Zeile 369 habe ich mal einen Eintrag gemacht und zwar geht es darum, wir wollen eine neue AG gründen, AG Demokratieforschung. Da soll es speziell darum gehen, dass ausgehend von der fundamentalen Systemkritik an unserem System der repräsentativen Demokratie, wir leben ja in der Krise der repräsentativen Demokratie, den wollen wir uns annehmen, hinsichtlich Korruptionsschwachstellen, dass wir die diskutieren, auch anhand von Fallanalysen zum Beispiel und anhand von Theorien, welche Rahmenbedingungen zum Beispiel eine freie, gewissenhafte Entscheidungsfindung oder Meinungsbildung braucht, ausgehend von Theorien zur Willensbildung und so weiter. Wollen wir uns Gedanken machen darum, wie ein Entscheidungssystem im besten Fall aufgebaut sein sollte, damit eben die Grundpfeiler der freiheitlich-demokratischen Grundordnung überhaupt erfüllt sind. Genau, also wir haben da einen ganz speziellen Ansatz. Wir wollen theoriegeleitet und evidenzbasiert neue Verfahren für eine freie, gewissenhafte Entscheidungsbildung von unten, also neue basisdemokratische Konvergenzverfahren entwickeln. Wir wollen Kriterien herausarbeiten, was eine gute versus eine schlechte demokratische Praxis ist und woran man das erkennt, auch sozusagen live erkennt. Wir wollen uns auch Gedanken machen darum, wie im Rahmen einer partizipativen Demokratie zum Beispiel eine Vorwahlzeit ablaufen kann. Partizipativ würde bedeuten, dass der Bürger, der eigentliche Souverän eben an der Themenpriorisierung und so weiter mitmacht im Vorfeld sozusagen zur Wahl und dass man auch Wahlverfahren entwickeln kann, die letztendlich dazu führen, dass man Themenwahlen machen kann neben Personenwahlen Und dazu wollen wir auch gerne halt das Bildungsprogramm in der Partei ein bisschen stärken an der Stelle. Eben halt auch sowas wie Folien produzieren, die ganz einfach in einfachen Metaphern und Bildern Systemkritik darstellen und dann eben auch unseren Ansatz, um das Ganze zu verbreiten. Und wir wollen auch sowas wie Spiele oder eben auch Diskussionsprogramme oder Plattformen eben für Basisbefragungen oder Bündnisbasisbefragungen gern entwickeln. Und auch Software, um eben neue Protestkonzepte, dezentrale Protestkonzepte und was noch, Vorwahlzeitkonzepte, also Software, um neue dezentrale Vorwahlzeitkonzepte und Protestkonzepte zu unterstützen. Also das ist ungefähr so, sind so ungefähr meine Anhaltspunkte, die wir gerne in der Demokratieforschung bearbeiten wollen. Und am 25.01. Übernächsten Sonntag treffen wir uns das erste Mal hier auf Mumble im Raum AG Demokratieforschung ab 18 Uhr. Und da geht es auch nochmal darum zu sammeln, was sich die einzelnen Teilnehmer vorstellen, welche Ideen sie haben und so weiter. Also das Ganze wird noch nicht festgeschrieben. Ihr findet da in Zeile 370 schon mal einen Link zum Pad. Da habe ich sozusagen meine Gedanken, meinen Ansatz mal dargestellt. Und da gibt es noch ein zweites Pad, wo wir sozusagen ganz offen erstmal nochmal anfangen zu sammeln, wie sich jeder so die AG-Demokratieforschung vorstellt. Und daraus basteln wir dann halt ein Konzept und hoffen, dass wir die Diskussionen zur Demokratie und Basisdemokratie dadurch auch in der Partei ein bisschen anschieben und die Piraten nach vorne bringen. Genau. Ich danke euch. Würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Wann soll das sein? Also 25.01. Sonntag, übernächsten Sonntag. Also nicht kommenden, sondern nächsten Sonntag um 18 Uhr. Und genau, der Raum Demokratieforschung. Ja. Jano, ein kleiner Hinweis, Thomas Gaul hatte vorhin schon mal darauf hingewiesen, am 23. ist ja die Koordinatorenkonferenz, also COCO, Treffen. Und früher, also bei AG-Bildungen und Neu-AGs und so irgendwas, war eigentlich immer die COCO die erste Ansprechadresse, dass ihr euch das notiert und dort natürlich nochmal entsprechend Werbung dafür macht. Und Klaus, gern als Hinweis, damit das nicht falsch ankommt. Bernd und ich hatten vorhin bewusst Giano eingeladen, hier heute mal Werbung zu machen, weil das ein sehr wichtiges Thema ist, gerade Demokratie und Neuentwicklung, Weiterentwicklung, dass das also möglichst breit getreten werden kann in Form von Werbung. Macht Werbung, dass die AG gerne unterstützt wird. Danke. Thomas, ich wusste jetzt nicht, dass ihr die eingeladen habt. Ich wollte ihr bloß eine weitere Möglichkeit in deine Richtung in der Koordinatorenkonferenz auftue, um noch mehr Reichweite zu erreichen. Logo, dankenswerterweise sicherlich von allen angenommen. Merci bien. Danke euch. Ich wäre auch so hier vorbeigekommen, sozusagen. Aber die Koko nehme ich gern wahr. Wobei an diesem 23.01. ja auch noch diese Basisdemokratie-Diskussion ist. Ich hoffe, das überlappt sich nicht allzu sehr. Gut. Dann danke für die Berichterstattung und ja, viel Erfolg zur AG-Gründung, dann nehme ich an. Und ich glaube, dann kann ich an dieser Stelle Schluss machen, falls niemand mehr was hat. Ich habe jetzt langsam 25 gezählt und niemand hat noch was gesagt. Das bedeutet, ich beende die heutige Sitzung des Teams Polgef um punktgenau 22 Uhr. Und danke euch allen. Yeah. Danke, Geoffrey, für die Moderation. Bauer Jupp hat das mit der Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.